Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 100 der Jubiläumsfolge und wir nehmen heute am Sonntag, den 21. Januar 2024 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und am anderen Ende der Leitung, wie in den vergangenen 64 Folgen, ist mir wieder die geschätzte Kollegin Sonja Riegel in Wiesbaden zugeschaltet. Hallo Sonja, ich grüße dich. Hallo Sascha. Was hat's mit dem Paket von Luftschlangen und Luftballons auf sich, das du mir geschickt hast? Feiern wir heute irgendwas? Ja, wir feiern die 100. Folge, Sonja. Sonja, wie fühlt sich das an mit 100? Ich bin nicht 100, du bist 100. So. Ich schrieb das alles auf dich heute. Ja, ich wusste, dass du das sagst. Und mir ist vor ein paar Tagen eingefallen, es ist auch nicht meine 100. Nämlich meine 99. Es gab Folge, da warst du nämlich alleine in der Sendung. Und zwar nämlich mit Tim Frühling in der Folge 43. Am 4. März 2020 war das und ich habe da ein ganz launiges, tolles Interview hast ein tolles, launiges Interview mit ihm geführt. Tim Frühling, Radiomoderator, Fernsehmoderator, sozusagen ein Kollege von dir, der arbeitet auch beim HR. Und er hat die Vertretung von Peter Orban 2009 gemacht, als der so krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und ich habe es gestern nochmal reingehört, ich finde es immer noch super lustig, also ganz toll. Und insofern ist es nicht meine 100. Folge. Was feiern wir denn dann überhaupt? Wir feiern einfach den Podcast. Wir müssen gar nicht so uns feiern, wir feiern einfach den Podcast. Genau. Wir feiern die Sache, die wir da immer besprechen. Mhm. Ja. Naja, aber letztendlich, du bist schon 64 Folgen dabei. Das finde ich auch irgendwie ganz, ganz großartig. Du hast auch immer mal pausiert, da kommen wir gleich nochmal darauf. Wie gesagt, das ist irgendwie ganz schön und nicht jeder Podcast kriegt das hin, dass er 100 Folgen hinhaut. Also insofern, das liegt ja auch ein bisschen daran, dass wir treue Hörer haben, was wir ja nachher auch noch ein bisschen irgendwie hören werden. Ja, wir werden jetzt heute nicht nur einfach so die Nachrichten kommentieren, die so rund um den Eurovision Song Contest, sondern ich wollte da ganz gerne auch einen ganz kleinen Rückblick auf auch dir so ein bisschen Danke sagen, dass du hier im Podcast auch eine wichtige Stimme irgendwie halt bist. Du bist ja, nachdem ich 35 Folgen mit Dennis Kranz hier ja gemacht habe, der ja dann irgendwann gesagt hat, 2019 so nach dem ESC damals, ich habe eigentlich nicht mehr so viel Lust. Ich habe auch noch ein anderes Projekt am Start, was er ja dann auch gemacht hat, nämlich die Edothek. Das ist ein Podcast über Medienpädagogik in Bibliotheken, da könnt ihr ja auch mal reinhören, setzen wir auch mal in die Shownotes. Ich sage auch erstmal schönen Gruß nach Rostock zu Dennis, der sicherlich ja heute auch die Folge irgendwie hören wird. Und Sonja, da bist du dazu gekommen. Wir haben eine erste Folge in der Folge 36 gemacht, die neue Doppelspitze. Und ich bin gleich in die, in die Falle getappt und und in Mainz sitzt ja Sonja Riegel. Da hätte ich eigentlich direkt schon da aufhören wollen. So. Ja, genau. Und dann weißt du auch noch, Dennis, ganz liebe Grüße, hat aber natürlich pünktlich aufgehört vor dem Nullrundenjahr. Also wir haben einfach einen Jahrgang besprochen, den es dann nie richtig gab. Also der zumindest nie zur Aufführung gekommen ist, hat er rechtzeitig die Reißleine gezogen, der Schlingel. Ja, genau. Ja, du bist ja auch noch, ein bisschen naiv ja reingesprungen, denn aufgrund eines Formfehlers deines Managements musstest du ja 2019 und 20 ja auch mit mir über den Junior ESC irgendwie sprechen. Und auch davor und danach gab es ja in Folgen dann auch immer so Rubriken, da wurde es dann immer sehr, sehr leise. Ich erinnere mich auch, Anfang 2020, da brach die große Katastrophe über den ESC ein. Jan-Ola Sand tritt nach der Saison 2020 als Executive Supervisor zurück und gibt das Zepter an den Schweden Martin Österdahl weiter. Was macht das mit dir, wenn du darauf zurückblickst? Also dieses Video, in dem er da steht und zwischen Vogelgezwitscher irgendwie sagt, der ESC muss leider ausfallen. Und wir wussten alle, das war es dann irgendwie auch für ihn. Das war so traurig. Und aber natürlich, was ich jetzt im Vorfeld der 100 auch nochmal rausgesucht habe, war die Fotos von meinem Treffen mit ihm, also mein Treffen, das klingt schon wieder so derbe, aber ich habe ihn ja damals in Groningen beim Eurosonic Festival gesehen. Das war ja, die hatten ja noch so ein bisschen diese Hinführung auf, ja, in diesem Jahr in Rotterdam, Eurovision, und wir haben hier ein paar Veranstaltungen dazu. Das ist ja so eine Mischung aus Musikfestival abends und Branchentreffen mittags. Und mittags waren halt so mehrere Veranstaltungen oder so, ja, Podiumsdiskussionen, wie auch immer, zum ESC. Und an einer hat er eben auch teilgenommen. Ein bisschen was generell zum ESC erzählt. Und ja, danach hat er noch ein bisschen mit mir erzählt. Und ja, sind dann Fotos entstanden. Erstmal von uns beiden natürlich, aber auch von ihm mit unserem Sticker. Und ja, das freut mich irgendwie immer noch, wenn ich das sehe. Und dann, ja, das ist, man will ja nicht in dieses früher alles besser Gejammer irgendwie reinfallen. Aber ja, ich hätte ihn schon gerne irgendwie zurück. Ja, zumal er wie gesagt, wenn man nach Trump reden würde, ihm ist tatsächlich ein ESC gestohlen worden. Ne? Er hätte ja gerne noch den 2020er gemacht irgendwie. Ja, aber dieses Foto, es ist ein super Coup, wie er da irgendwie den Aufkleber mit unserem Logo hochhält. Also ich meine, Besseres kann doch gar nicht passieren. Also ja, ich habe es, glaube ich, auch damals erzählt, aber hat er natürlich recht gehabt, dass er das gemacht hat. Er hat natürlich sich erstmal durchgelesen, was auf dem Aufkleber stand, dass er da keinen Mist hochhält. Ist ja auch richtig so, aber er hat es dann gemacht. Also, war sehr nett. Ganz, ganz großartig. Ja, ja. Ja, 2020 war ja dann auch so, wir waren ja voller Elan. Wir waren ja zusammen auch bei dieser Songpräsentation in Hamburg noch im Februar 2020. Ben Dolic sollte ja für Deutschland antreten. Wir haben auch diverse Interviews irgendwie halt auch geführt. Und später habe ich mit ihm auch nochmal ein Interview dann auch gemacht. Das war ja auch alles ganz launig. Und ja, und dann ist tatsächlich dieser Zug ESC wirklich in voller Fahrt irgendwie halt abgebremst. Am 18.03.2020 wurde dann der Ausfall irgendwie verkündet. Das war irgendwie, ja, es war irgendwie auch so ein ganz blöder Schock. Und ich kann mich aber erinnern, wir haben, glaube ich, ein oder zwei Tage danach auch, glaube ich, irgendwie so eine Podcast-Folge gemacht, so, wo wir auch beide irgendwie so ein bisschen fühlen wollten, wie fühlt sich das jetzt an, dass es eigentlich gar kein ESC gibt. Aber ich fand ja so, Glück im Unglück war ja, dass es ja schon eine fertige Line-Up gab. Es gab irgendwie so Songs, bei denen man ja bis heute nicht weiß, wer davon hätte das Ding irgendwie gewonnen. Man weiß, irgendwie eine Handvoll gibt es da, die haben das Zeug dazu, aber letztendlich so richtig weiß man es irgendwie nicht. Und wir haben dann einfach weitergemacht, ne? Das war dann irgendwie so mit so einer Songbewertung. Ich habe gelesen, in der 48 und 49 haben wir einfach so ein We Decide, wie würde das irgendwie laufen und so. Und wie hast du noch so diese Zeit in Erinnerung? Wie war das für dich? Ja, es war natürlich irgendwie für jeden auf eine Art überfordernd, diese Zeit. Und das kam ja dann alles ganz schnell, wie du schon gesagt hast. Ich war ja irgendwie die Woche davor auch noch in Dänemark beim Vorentscheid. Und dann stand gerade der Jahrgang fest. Wir hatten, glaube ich, auch gerade unsere Akkreditierung für Rotterdam bekommen. Und dann heißt es ja, findet nicht statt. Und es war ja so eine Hinführung. Also es hatte sich ja dann doch abgezeichnet über ein paar Tage, dass das nichts wird. Ja, und aber wir hatten das Glück, wie du schon gesagt hast, dass wir ja weitermachen konnten, weil wir irgendwie so einen Jahrgang hatten, weil es ja so eine Ersatzshow dann auch noch gab, sowohl in Deutschland als auch dann halt, diese, weiß ja auch noch, wo sie alle mal kurz was einsprechen durften für diese Ersatzshow da. Also wir standen nicht mit gar nichts da, aber es war generell halt eine komische Zeit, und es war aber gut, dass wir da irgendwie was hatten, wo wir auch drüber sprechen konnten, fand ich. So ganz generell natürlich, überhaupt in dieser Zeit irgendwie sich auszutauschen über irgendwas, aber auch, dass, wie du sagst, wir hatten ja diesen Jahrgang, so traurig es für diesen Jahrgang einfach ist. Mhm. Immerhin, viele von denen durften dann ja nochmal, andere nicht. Grüße nach Deutschland und ja. Ja, war halt blöd, weil ich meine, du hast einen Jahrgang und du arbeitest auf diese Show hin und dann gibt's diese Show nicht. Das ist schon immer noch irgendwie sehr absurd. Ja, man kann das ja auch wirklich so sagen. Es hat ja auch tatsächlich noch eine Weile gedauert, bis dieser ganze Zug irgendwie auch langsam wirklich wieder in voller Fahrt irgendwie halt war. Es gab dann zwar danach dann auch gleich 2021 gab's ja dann auch wieder in Anführungsstrichen einen einigermaßen normalen ESC. Aber ich würde mal sagen, so richtig angelaufen ist es tatsächlich erst im letzten Jahr in Liverpool, wo man irgendwie so dann das Gefühl hatte, ja, das ist jetzt auch wieder ganz normal. So, insofern war das dann ganz, ganz schön. Ja, 2021, Rotterdam sollte ja schon 2020 Host City sein. Die haben es dann nochmal versucht und dann auch hingekriegt. Und wir haben dann auch ein Songcheck 2021 gemacht. Den haben wir dann auch mit Gästen dann auch wieder gehabt. Und unter anderem mit der lieben Britt-Marie vom Frankfurter Kranz und Hot Pink Lady heißt der Podcast. Und sie hat uns nach unserem Aufruf auch tatsächlich einen Audiokommentar geschickt. Hallo, liebes ESC Greenroom Team. Hier ist Britt-Marie von Hot Pink und dem Frankfurter Kranz. Und hurra, ihr habt die 100. Folge erreicht. Das ist großartig und ich freue mich wahnsinnig für euch. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass ihr nach einer kleinen kreativen Schaffenspause zurück seid und wir jetzt gemeinsam mit euch eben genau diese 100. Folge als ein Resultat des Ganzen feiern können. Ihr seid natürlich mein Go-To für alle Dinge ESC. Ich höre euch super gerne zu. Ihr seid immer sehr amüsant, aber schafft trotzdem eine gelungene Mischung aus informativen News und eigener Meinung. Besonders gefällt mir euer Augenmerk auf die Musik der Teilnehmer außerhalb der großen ESC-Zeit. Das ist tatsächlich etwas, was ich persönlich gar nicht so sehr im Auge habe und wo ich schon das ein oder andere Mal Musik aufgesammelt habe, die ich vorher so wahrscheinlich gar nicht im Blick gehabt hätte. Außerdem liebe ich natürlich auch eure Live-Berichterstattung, insofern ihr denn vor Ort mit dabei seid. Plus einmal auch ein ganz, ganz großes Lob für die Shownotes. Ich weiß genau, wie viel Arbeit sowas macht und wie penibel man stundenlang über dem PC sitzt und irgendwelche Links raussucht und am Ende das Gefühl hat, dass kein Mensch sich die anschaut. Ich, falls es euch beruhigt, schaue öfter mal drauf und freue mich natürlich auch ganz besonders immer, wenn ihr uns den Service bringt, Livestreams zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise die Links zu den Livestreams. Denn das ist tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Dann muss ich mich selbst nicht auf die Suche begeben, sondern ihr habt quasi die ganze Arbeit für uns schon erledigt. Da also nochmal ein ganz besonderes Dankeschön für. Und ansonsten bleibt mir einfach nur nochmal zu sagen, Hurra, 100! Und auf mindestens nochmal 100 weitere Folgen mehr. Macht's gut, tschüss! Ja, oh, ist das schön. Ja, nochmal 100, no pressure. Aber da muss ich auch nochmal sagen, und das Lob geht halt eindeutig an dich, Shownotes und Livestreams raussuchen, beides machst du immer, machst du super gewissenhaft. Und da dankt ihr natürlich jetzt hier so uns, aber der Dank geht an Sascha auf jeden Fall. Ja, da gibt es auch noch anderes, aber da kommen in den Kommentaren auch noch tatsächlich, da geht es dann auch noch zurück. Ja, also ich bin ja jemand, der gerne so immer wiederkehrende Arbeiten ja auch ein bisschen effektiver macht und das ist jetzt mittlerweile, geht das so in meinen Workflow irgendwie halt über. Aber ich mache es eben halt auch hauptsächlich mit den Shownotes, weil wir ja so ein bisschen Probleme haben, im Podcast Musik zu spielen. Und da geben wir da wenigstens dann die Möglichkeit, euch, dass ihr nochmal in eine Musik reinhört. Das haben wir ja hier heute auch nochmal nachher im Podcast. Und insofern, ja, ist es ist immer eine Gemeinschaftsproduktion. Also das ist dann irgendwie auch immer ganz, ganz nett. Ja, die Britt-Marie, die war wie gesagt auch bei uns schon zu Gast im Songcheck. Und ja, was sie hat ja eben auch gerade noch mal so Live-Berichterstattung. Wir haben dann natürlich auch schon mal so Hardcore, so in der Eurovisionswoche mal eben so 6 Folgen dann mal hingenagelt. Das ist natürlich dann auch so mit Schneiden so in den frühen Morgenstunden und so weiter. Aber auch das macht ja wirklich auch wirklich so ganz, ganz viel Spaß. Und das ist ja auch irgendwie ganz nett. Ich habe vorhin schon drüber gesprochen. Wir haben dann auch schon eine ganz kleine Tradition auch ja tradiert, nämlich ab der Saison 2021. Da hatte ich so die Idee, naja, sobald das Stichwort Junior ESC kommt, dann wird es am anderen Ende sehr, sehr still. Also dann könnte ich dich auch muten. Da würde, glaube ich, dann gar nichts mehr kommen. Ich glaube, ich habe mich da immer gemutet und du hast es auch gar nicht gemerkt. Ja, ja, genau. Ich habe dann immer so gedacht, oh, ist das Internet bei ihr ausgefallen und so. Ich glaube, da gab es auch schon mal so Sachen. Sonja, bist du noch da? Und Nee, und da hatte ich dann mal so die Idee, nämlich er war nämlich auch schon mal zu Gast in einem Songcheck. Ich glaube, das war sogar in dem gleichen Jahrgang, nämlich der Basti. Basti ist beruflich ist er Grundschullehrer, kennt sich auch berufsmäßig schon einfach ganz gut mit Kindern aus und er ist auch auf einer Plattform, die von sehr vielen jungen Menschen ja auch konsumiert wird, nämlich TikTok. Und wir kennen uns auch schon so persönlich so ein bisschen und da habe ich so gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich eine gute Idee. Der ist eigentlich auch ESC-Fanat und Junior ESC, ja, wusste ich jetzt gar nicht so, aber okay, würde ja passen, weil er hat auch noch nicht mehr ganz kleine Kinder, aber so Kinder in dem Alter, so die jetzt auch in diesen Junior ESC passen. Mensch, da könnten wir doch irgendwie sagen, wir schicken mal Sonja in die Ferien irgendwie und das haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Letztes Jahr haben wir ja pausiert, da gab es ja dann keine Folge. Aber ich denke, das ist jetzt Tradition. Junior ESC werde ich jetzt immer mit Basti halt machen und Sonja freut sich und kann sich zurücklehnen und muss nicht über hohe Kinderstimmen irgendwie halt mit mir sprechen. Ne? Das ist schon irgendwie ganz. Ja, ach, nix gegen hohe Kinderstimmen. Kann ja jeder singen, was er will, aber. Ich meine, ich habe es so oft schon gesagt und das Witzige ist, wir haben irgendwann mal zufällig noch einen Kommentar gefunden, der nicht freigegeben war in unserem YouTube-Account zu irgendeiner Folge, in der wir auch wieder kurz drüber gesprochen hatten und ich dann doch wieder ja gesagt habe, so, Kinder im Wettbewerb singen mag ich nicht und so. Und dann hat sich irgendwer auch bitterböse darüber beschwert, so dass es wäre doch jetzt mal gut mit meiner Meinung dazu und so weiter. ich meine, stimmt ja irgendwie auch. Ich meine, ich hab's jetzt mal gesagt und es wird sich auch nicht mehr ändern. Und deswegen finde ich das super, dass ihr das zusammen macht und euch da so reinfuchst und das auch, ich meine, ihr macht es ja auch dann immer mit Respekt. Also es ist ja, wir machen da ja keine Kinder fertig, würden wir nie auf die Idee kommen. Ich ja auch nicht. Aber ich finde das halt vom ganzen Prinzip her nicht gut, aber kann man ja trotzdem irgendwie drüber besprechen und schön, dass ihr das macht. Schön, dass ich das nicht mache. Nein, ich finde gerade beim Junior ESC ist dann auch wichtig, also jetzt mittlerweile, wo ich das jetzt auch schon einige Jahre mache, versuche ich eigentlich selbst auch überhaupt bei den Besprechungen der Songs auch ein bisschen respektvoll über die Künstler auch zu sprechen, auch wenn ich das eine oder andere manchmal doof finde. Aber ich finde dann auch gerade bei Kindern muss man dann noch mal ein bisschen mehr und geht und stellt es dann eher darauf ab, was haben sich denn die Macher dabei gedacht oder so. Da kann das Kind ja meistens dann auch irgendwie gar nichts so dafür. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich schon wichtig. Aber ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, da kann man auch tatsächlich mal so tief blicken lassen. Junior ESC, jetzt die Abrufzahlen bei der Folge ist jetzt auch nicht so phänomenal. Also gut, aber ich finde, das gehört dazu. Es ist ja einer dieser Nebenwettbewerbe beim ESC, die auch kontinuierlich und auch sich immer mehr professionalisieren, während es ja immer so, es gibt dann mal so Dance-ESCs oder Eurovision Choir soll es ja, glaube ich, auch wieder geben, aber die kommen dann mal wieder, verschwinden dann und das ist dann immer ein bisschen schwierig, sich darüber dann auch noch irgendwie zu unterhalten, wenn das im nächsten Jahr dann sowieso auch eigentlich gar keine Relevanz mehr hat. Und insofern, finde ich das irgendwie auch ganz gut. Der Basti hat uns übrigens auch noch einen Kommentar geschickt. Lieber Sascha, liebe Sonja, herzlichen Glückwunsch zur Jubiläumsfolge vom ESC Green Room. Ich bin seit langer Zeit dabei und freue mich über jede Folge, die von euch herauskommt. Und vielleicht darf ich in der Zukunft ja auch mal wieder dabei sein und mit euch gemeinsam podcasten. Ich wünsche euch jedenfalls ganz, ganz, ganz viele weitere Folgen und weiterhin viel Spaß beim Podcasten. Ja, ich würde sagen, der Arbeitsvertrag ist schon unterschrieben, ne? Also er ist auch von unserer Seite ja, er ist in der Post. Also wir haben ja bald mal wieder einen Songcheck irgendwie, da könnte man natürlich mal gucken und auf jeden Fall werden wir uns dann dieses Jahr irgendwann im November dann wahrscheinlich wieder zusammenschalten und wieder eine Junior ESC Folge machen. Aber wir haben das, wir sind mit Basti sehr gut irgendwie verbunden. Und dann war ja 2022 in Turin der zweite ESC nach der Corona-Pandemie. Da haben wir das natürlich auch wieder mit aktueller Berichterstattung begleitet. Wir waren da ja zweimal, 21 und 22, per Remote ja auch akkreditiert. Jetzt mal so im Rückblick, Wie findest du eigentlich diese Idee, in Remote sozusagen auf den ESC sozusagen zu blicken und nicht vor Ort zu sein? Findest du es besser, vor Ort zu sein, oder ist es für dich effektiver, von zu Hause aus das Ganze zu beobachten? Ja, da gibt es tatsächlich verschiedene Antworten drauf, verschiedene Sichtweisen. Also es ist natürlich immer gut, vor Ort zu sein, generell. Also ich meine, du hast dann irgendwie da die Kontakte, kommst schneller an die Leute ran und so. Das ist ja ähnlich wie, wenn du sagst, jetzt du arbeitest, was weiß ich, in irgendeinem Team und machst Homeoffice oder sitzt mit denen allen zusammen. Das ist ja, du kannst einfach schneller irgendwelche Sachen absprechen oder du kriegst halt mehr mit und so. Das ist generell ja immer, hat ja immer irgendwie einen gewissen Vorteil. Jetzt war es ja aber auch gerade 2021 noch so, dass das ja gar nicht viel anderes ging. Das heißt, da war ja vor Ort auch nicht viel los. Da mussten alle voneinander Abstand halten. Da war eh pressemäßig da nicht viel vor Ort und so. Da hat das meiste eh dann eben auf dieser Plattform stattgefunden. Und jetzt verlagert sich's ja wieder. Also deswegen würde ich sagen, es wird kontinuierlich blöder, wenn man nicht vor Ort ist. Einfach alles wieder vor Ort stattfindet. Weil man die Leute auch da wieder treffen kann, weil man da wieder im persönlichen Gespräch sein kann. Der Vorteil, den ich sehe, ist, dass du dir gerade, wenn du dir Proben anguckst, obwohl es da deutlich weniger überhaupt zu gucken gibt, danke auch, dass du das konzentrierter gucken kannst. Also wenn du das auf einer Plattform hast und machst dir das an deinem Laptop an, vielleicht auch noch mit guten Kopfhörern und so, dann kriegst du da viel mehr mit, als wenn du in einem Pressezentrum sitzt. Und du kennst es ja auch, in so einem Pressezentrum zu sitzen, um riesigen Dingen, irgendwie Leinwände, jeder versucht irgendwo eine Leinwand zu haben, auf die er gescheit gucken kann, auf der vielleicht auch was zu sehen ist. Und dann, ja, alle labern irgendwie durcheinander, alles hüpft durcheinander, da ist es schon ein bisschen schwieriger, der Sache dann gescheit zu folgen. Also, ja, es hat einfach Vor- und Nachteile. Und deswegen, ich finde es generell gut, wenn es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Also wenn man nicht hinfahren kann, aus welchem Grund auch immer, dass man das trotzdem irgendwie auf diese Art dann besser begleiten kann. Dass sich natürlich auch viel in die Richtung verschoben hat, dass es einfacher ist, dass man sich mit Künstlern so verabredet, dass man sagt, hier, wir treffen uns im Zoom und machen da ein Interview. Und du musst eben nicht immer mit demjenigen dann in einem Raum sein. Das vereinfacht die Sache natürlich auch. Deswegen habe ich da verschiedene Antworten. Ich finde es gut, wenn das angeboten wird. Es wird halt nur immer weniger, was uns die EBU generell noch bietet. Also ja, das stimmt. Einzelproben dürfen wir nicht mehr gucken. Und wenn ich mich dran erinnere, also 2021 habe ich eigentlich 2 Wochen lang nur vorm Computer gesessen und nur Zeug geguckt. Also Proben, Pressekonferenzen, die es dann gab, wo man da auch irgendwas hinschicken konnte und so. Und da gab es wirklich so viel zu tun und das hat so viel Spaß gemacht und das war auch so eine schöne Ablenkung in der Zeit. Und das hast du ja jetzt so nicht mehr richtig. Also deswegen ist natürlich, vor Ort wird immer irgendwie der Standard so bleiben, den man eigentlich haben will. Aber gerade für die Corona-Zeit war das eigentlich so ein super Ersatz. Also der beste Ersatz, den man irgendwie immerhin noch kriegen konnte. Ja, also wer wirklich seriös den ESC auch berichterstattungsmäßig auch begleiten will oder so, dem wird es in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr schwierig gemacht, ne? Darüber zu berichten und zu gucken, kann man auch immer sagen, okay, da sind aber auch irgendwie 3/4 sind dann auch einfach nur Fans, die gucken wollen, dass sie dann in die Halle und Proben angucken, okay, aber jetzt erstmal weggelassen, irgendwie die Journalisten kommen eigentlich gar nicht mehr in den Genuss oder in die Möglichkeit, wirklich darüber zu berichten. Und das finde ich schon sehr, sehr schade, dass man das wirklich so stark irgendwie halt eingegrenzt hat. Und ja, also ich muss es für mich eigentlich auch tatsächlich jetzt von Jahr zu Jahr immer sehen, lohnt es sich da akkreditieren zu lassen oder nicht, weil die Zeiten werden halt ja auch immer kürzer, wo man die Möglichkeit hat, da irgendwie auch noch was mitzukriegen, aber das ist schon, also ich fand es zumindest auch irgendwie so Homeoffice-mäßig da so drauf zu gucken und das so zu verfolgen. Und da hast du recht irgendwie, also in diesem Pressezentrum ist es dann meistens so, da stehen dann, also wenn man sie im Wohnzimmer stehen hätte, wären diese Fernseher alle sehr groß, aber in diesen riesigen Hallen und dann stehen da so die so kleine Monitore und meistens ist so einmal quer drüber so ein Wasserzeichen, wo dann draufsteht, Filmen verboten. Also man kann da manchmal auch gar nicht so erkennen, was passiert denn da gerade auf der Bühne, gerade wenn es dann irgendwie so ein Auftritt ist, der so ein bisschen so mit Dunkelheit und so weiter arbeitet. Da konnte man sozusagen am heimischen Bildschirm auch ein bisschen besser was erkennen, weil man da direkt davor gesessen hat und sich das dann irgendwie angeguckt hat. Also wir gucken mal, wie sich das irgendwie weiterentwickelt. Es hat ja schon jetzt auch gerade im letzten Jahr hat es ja auch ein bisschen so, ich sag mal, Ärger gegeben von der Medienseite her irgendwie. Und ich hoffe mal, dass man da vielleicht mal ein bisschen, denn Herr Österdahl wollte es ja evaluieren, ne? Dass er das dann irgendwie. Ich will alles evaluieren. Er evaluiert auch sein Frühstück wahrscheinlich. Ja. Ja, 2023, wir haben es ja schon mal irgendwie, wir haben es ja schon mal auch des Öfteren mal erwähnt, haben wir ja so eine kleine Pause gemacht. Deswegen gibt es von dieser Saison auch eigentlich nur zwei Folgen. Das eine sozusagen die erste Folge. Die beiden wichtigsten, so der Auftakt in die Saison. Und wir haben doch mal eine Finalfolge dann gemacht, weil ich irgendwie dachte, Mensch, irgendwie irgendeinen Abschluss müssen wir ja dann doch nochmal kriegen für diese Saison. Und dann sind wir richtig hardcore reingegangen, weil ich dann irgendwie den Vorschlag gemacht habe, Mensch, dann lass uns doch jetzt mal alle 14 Tage irgendwie rauskommen, wo man denkt, hä, wie, du wolltest eine Pause machen und jetzt auf einmal willst du irgendwie fast immer irgendwie am Mikrofon sitzen. Aber ich merke jetzt gerade in dieser Zeit, vielleicht können uns ja die HörerInnen ja auch nochmal einen Kommentar dazu schreiben, wie die das irgendwie finden. Jetzt kommt ja gerade so eine Zeit mit diesen ganzen Vorentscheiden und so weiter. Und wenn wir nur alle 4 oder 6 Wochen irgendwie rauskommen, wissen wir nachher irgendwie gar nicht mehr, was packen wir jetzt rein, was können wir rauslassen, damit wir nicht mit 6:30 irgendwie halt rausgehen. Und ich finde das jetzt irgendwie ganz schön, dass man dann so die Möglichkeit, ach, dann machen wir das in der nächsten Folge, dann da haben wir da auch noch genug Zeit irgendwie. Wie gefällt dir denn jetzt so dieser neue Turnus, alle 14 Tage schön so über den ESC zu reden? Das ist erstmal erstaunlich, dass wir das durchhalten, da waren wir uns selber am Anfang nicht sicher, aber es klappt, das ist schon mal gut. Es ist super. Also wie du sagst, gerade im Moment, wir müssen ja trotzdem irgendwie noch sortieren, merken wir gerade, dass wir sagen, da sprechen wir mehr drüber, das vielleicht beim nächsten Mal und so und da warten wir auf die Entscheidung, wie auch immer. Also es gibt ja eigentlich, es gäbe so viel zu erzählen und gerade jetzt in dieser Zeit, finde ich, zahlt sich das total aus. Und auch davor haben wir es ja auch gefüllt bekommen. Also es muss ja nicht, es kam ja eben auch zur Sprache, dann gucken wir uns halt irgendwie an, was haben denn irgendwelche ESC-Acts und so jetzt veröffentlicht und so. Es gibt ja immer irgendwas, was man da zusammentragen kann. Ich habe die Zahl gerade nicht zur Hand, aber wir haben ja eine Folge nach der, also zu Beginn der neuen Saison, die ging ja nur 40 Minuten, ne? Weil wir gesagt haben, ach, wir haben jetzt im Moment eigentlich nur, wo soll es stattfinden und mehr wissen wir gar nicht und so und dann machen wir einfach ab Minute 40 machen wir dann Schluss und sind dann in den nächsten 14 Tagen wieder am Start. Also insofern, das bleibt ja bei einem Podcast einfach auch unbenommen. Das finde ich auch ganz ganz gut. Ich habe noch mal geguckt auf FIT. Das ist ja so eine Art Suchmaschine für Podcasts. Da kann man entweder Begriffe reingeben, so unter dem Motto, was gibt's denn so für Eurovision-Podcasts oder ich möchte mich über Filme informieren oder ich bin IT-Nerd und möchte mich über, keine Ahnung, über irgendeine Programmiersprache informieren. Und wenn man dabei FIT auf den ESC Greenroom geht, da ist erstmal ein kleiner Fehler drin, denn da steht jetzt schon, dass wir 100 Folgen haben. Also jetzt, wenn ihr dann drauf guckt, ist wahrscheinlich 101. Da gibt es einen kleinen Fehler, so zu Beginn unseres Podcasting, irgendwie in Folge 8 oder so, da ist die Folge 8 ist zweimal da in dieser Liste drin, deswegen ist es immer eine Folge mehr als eigentlich so. Aber man kann da sehen, wie lange wir diesen, also wie viele Stunden, Tage und so weiter es schon diesen Podcast gibt. Und wenn mal jemand richtig von morgens bis abends eine Woche mal Zeit hat, dann kann er alle Folgen ESC Greenroom sich einmal anhören. Denn hier steht im Moment aktuell 6 Tage, 16 Stunden und 5 Minuten bei 100 Folgen. Also man muss dann, glaube ich, irgendwie 1,5 Stunden abrechnen, weil es ja da noch 99 sind. Aber es sind rund 16 Tage, 15 Stunden. Also da könnt ihr richtig, wenn ihr mal nicht schlafen könnt, eine Woche lang oder so, dann könnt ihr diesen Podcast euch anhören. Und dann habt ihr auch alle Folgen schon gehört. Also das. Oh Gott, aber macht das bitte nicht. Dann habe ich einfach nochmal aufgeschrieben, wer denn alles schon mal hier bei uns zu Gast war und bei denen möchte ich mich tatsächlich auch schon mal bedanken. Seit der Folge 1 sozusagen, da hatten wir ganz am Anfang mal Lisa und Sophia vom Podcast Eskalation, den gibt es glaube ich im Moment gerade nicht. Die beiden haben mit uns, glaube ich, in 2 oder 3 Folgen ganz am Anfang, glaube ich, mal die Saison 2017 mit mir und Dennis dann mal verfolgt. Und da mal vielen Dank. Die Becky war bei uns auch schon mal zu Gast, die ja auch vom Friff-Podcast bekannt ist. Liebe Grüße. Die hatte ich damals eingeladen, weil ich irgendwo, ich glaube in Social Media oder irgendwo, glaube ich, dann mal gelesen hatte, dass sie, ich glaube, mindestens ein Jahr in Israel gelebt hat. Und als der ESC in Tel Aviv irgendwie anstand, habe ich so gedacht, Mensch, die lade ich jetzt mal ein. Auch ein bisschen um die Hörer auch zu informieren, aber auch ein bisschen so für mich als Therapie, sage ich jetzt mal, weil ich war mir so nicht so ganz sicher, kann man da eigentlich hinfliegen? Ich meine, jetzt im Moment ist es eh ein bisschen schwierig, aber sie hat dann ein bisschen was erzählt, was sollte man sich ansehen, wie ist da so die Infrastruktur, und ich habe sie natürlich dann auch so gefragt über die Sicherheitslage, wie sie das so empfunden hat und so weiter. Und da hat sie einen schönen Einblick gegeben auf Israel, auf Tel Aviv, auf Jerusalem, und für all die, die damals da eben halt dann auch beabsichtigt haben, da hinzufliegen oder sich da zumindest mal zu informieren, da hat sie uns da ganz tolle Einblicke irgendwie gegeben. Dann hatten wir den Julian, das ist auch einer der Autoren von den Vivi-Blogs, den hatten wir mal dabei. Dann haben wir auch ein bisschen über den ESC gequatscht, damals Dennis und ich mit ihm zusammen. Dennis selber war ja auch schon mal zu Gast, damals in der 50. Folge vom ESC Green Room. Wir hatten natürlich auch, wir hatten ja Ben Dolic auch zu Gast im Podcast, den habe ich interviewt, der ja dann leider nicht zum Zuge gekommen ist, weil ja die Corona-Pandemie dann dazwischen kam. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Tim Frühling war bei uns zu Gast. Dann hatten wir im Songcheck natürlich auch dein ehemaliger Podcast-Kollege Sven Phantom, Musiker aus Berlin, mit dem du ja die Popmillionäre ja auch einige Zeit ja auch aufgenommen hast, ein ganz toller Musikpodcast. Die Britt-Marie, die wir eben gehört haben, Aida war dabei, der Basti, dann hattest du Malik Harris und Emily Roberts und Luca Heni auch interviewt, und bei diesen Gästen möchten wir uns da ganz herzlich bedanken. Und was wäre der Eurovision Song Contest ohne ihn? Denn er ist, soweit wie ich weiß, der allererste auf der Welt, der über den Eurovision Song Contest promoviert hat. Und deswegen darf er sich auch Dr. Eurovision nennen. Und der hat uns auch einen Kommentar geschickt. Lieber Sascha, liebe Sonja, 100. Das ist schon eine gewaltige Zahl. Aber sie spiegelt auch das wider, was ihr seit vielen, vielen Jahren an Engagement in euren ESC Green Room steckt, nämlich 100%. Und das spürt man in jeder Folge. Ich persönlich wünsche mir noch viele, viele weitere Folgen ESC Green Room, mindestens nochmal 100. Vielen, vielen Dank für eure tolle Arbeit, euer Dr. Eurovision. Ja, das geht runter wie Öl, ne? Ach, der Herr Doktor. Ich freue mich immer wieder, wenn ich ihn irgendwo treffe. Ja, er ist also ganz, ganz toll. Also ich freue mich auch schon wieder. Also wir werden uns, glaube ich, spätestens dann in Malmö irgendwie sehen. Ich weiß, ich glaube, er ist auch, glaube ich, in Amsterdam wieder bei Eurovision in Konzert. Und da werde ich ihn vielleicht ja auch irgendwie irgendwo treffen. Ist ein ganz, ganz toller Mensch. Und er hat, also wenn jemand was über den ESC wirklich, über den ESC auch Ahnung hat, dann ist es auf jeden Fall er. Den kannst du nachts um zwei wecken und sagen irgendwie, wie viele Punkte hat Frankreich 1969 von, weiß ich nicht, Großbritannien bekommen oder so. Und der könnte dir das sagen. Also das ist wirklich. Das ist aber kein Aufruf. Lasst ihn bitte schlafen. Ja, genau. Ja, stimmt, stimmt. Also lasst es bitte. Er macht auch bei YouTube des Öfteren sein Katerfrühstück, nennt er das ja auch. Das ist meistens so Sonntagmorgen, relativ unregelmäßig, aber er lässt da auch viele Fans auch zu Worte kommen. Da war ich auch schon mal des Öfteren zu Gast und kann mit ihnen dann über den ESC quatschen, über die aktuellen Sachen. Wie toll findet man, keine Ahnung, den und den Titel. Und das ist schon alles, irgendwie ganz, ganz toll. Also super Typ, und er ist auch in sozialen Netzwerken, den könnt ihr auch mal folgen, und er macht auch Konferenzen, auch wo man sich wissenschaftlich auch mit dem ESC auch beschäftigt. Das macht er meistens dann immer in der Stadt, wo dann auch der ESC irgendwie stattfindet. Meistens ist das auch in der Eurovisionswoche, und da sind ganz tolle Sachen, die er da begleitet, und ja, super. Wir haben übrigens nicht nur Kommentare in Audioform, sondern uns hat auch jemand geschrieben, nämlich die Christina, die hat uns bei X erreicht. Die hat, glaube ich, eine DM geschickt. Ich glaube, das war eine DM. Und sie schreibt: Hey, ihr beiden, passend zu eurem 100. Jubiläum wollte ich euch gerne mal mitteilen, dass ich euren Podcast total klasse finde. Um ehrlich zu sein, habe ich euch erst vor einem halben Jahr entdeckt, habe mir aber trotzdem sogar alle Folgen ab Folge 1 durchgehört. Da sind sie wieder, die Leute, die das dann gleich von Anfang an irgendwie hören. Es macht einfach Spaß, euch beiden zuzuhören, vor allem auch viel an Hintergrundwissen zu erfahren, was man selber vielleicht gar nicht so mitbekommen hat. Da es mir wegen Krankheit leider zurzeit oft psychisch nicht so gut geht, habe ich das Podcast-Hören für mich als Ruhepol entdeckt und euer steht dabei ganz oben auf der Liste. Ich freue mich immer auf die Sonntagabende, wo eine neue Folge veröffentlicht wird. Kritik hätte ich überhaupt keine an euch, höchstens, dass eure Folgen gerne mal länger sein dürften. Alles Gute zur Jubi-Folge und ich freue mich auf die ESC-Saison 2024 mit euch. Ja, vielen Dank. Ich habe sie tatsächlich vorher auch nochmal gefragt, ob ich das auch vorlesen darf. An der Stelle wünsche ich ihr natürlich auch gute Besserung, dass das auch wieder bei dir alles im Lot kommt. Und ich finde es, sowas berührt mich tatsächlich auch immer, wenn man so merkt, man schafft es dann vielleicht mal so anderthalb oder zwei Stunden, solche Leute vielleicht ein bisschen mit dem eigenen Podcast so abzulenken. Das ist natürlich irgendwie, finde ich ganz, ganz groß. Also, ja, das ist echt eine totale Ehre, so eine Nachricht. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ich glaube, den Wunsch mit der etwas längeren Folge, den erfüllen wir dann heute mal. Genau. Habe ich so im Gefühl, das könnte noch ein bisschen länger werden heute. Das glaube ich auch. Ganz lieben Dank, alles Gute. Es ist so schön, wenn man weiß, da kann man irgendwie was beitragen. Und mit dem, was wir hier an, es ist ja immer noch irgendwie seichte Unterhaltung, worüber wir uns auch unterhalten, auch wenn wir es manchmal dann so richtig in so ein ernsthaftes Sprech tragen. Aber dass wir da was beitragen können, das freut mich einfach riesig. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich habe das übrigens schon mal irgendwie gehört. Da schrieb mich auch mal jemand an, ja, ich habe euch jetzt mal von Anfang an mal durchgehört. Ich habe das auch mal gemacht, dass ich mal irgendwie von uns irgendwie eine Saison nochmal zurück irgendwie durchgehört habe. Da kommt ja dann schon manchmal so das eine oder andere so, ja, der kommt garantiert in das Finale und so. Ich so dachte, naja, wenn du wüsstest und so. Aber bei ganz vielen Dingen liegen wir auch immer sehr gut. Also das finde ich dann auch immer sehr interessant. Also find ich super, wenn das, wenn Leute das wirklich so durchhören. Also Chapeau. Also muss es sich ja auch lohnen, da auch sozusagen dran zu bleiben. Und wir hatten natürlich auch eine lange Pause. Insofern muss man dann ja vielleicht auch sich einfach dann aus der Vergangenheit irgendwie auch bedienen. Aber wie gesagt, ganz liebe Grüße und vielen Dank für deinen tollen Kommentar. Es gibt ja auch nicht nur uns, die über den Eurovision Song Contest berichten, sondern auch Bernhard und Johannes vom Euromission Podcast. Die haben uns auch einen Kommentar hinterlassen. Hallöchen, Hallöchen und Grüße aus Nordrhein-Westfalen nach Pinneberg in das kleine Podcast-Studio von uns zwei ESC-Podcastern zu euch zwei ESC-Podcastern. Liebe Grüße vom Euromission Podcast und herzlichen Glückwunsch euch zur 100. Folge. Ja, vielen Dank. Der Gruß geht dann natürlich auch nach Wiesbaden. Ja, dein Podcast-Studio ist einfach das Berühmtere, da kann man nichts machen. Ja, genau, aus dem berühmten Pinneberg. Und die beiden machen, glaube ich, auch schon bestimmt zwei Jahre, glaube ich, diesen Podcast. Also einer von beiden ist auch, glaube ich, bei TikTok mit Videos da vertreten und da könnt ihr auch mal reinhören. Die sind, glaube ich, auch überall zu erreichen, Spotify und natürlich über einen Feed und so. Also auch einfach mal reinhören. Also je mehr Leute sich über den Eurovision Song Contest beugen und darüber reden, umso besser ist das, ne? Ja, kann es gar nicht genug geben. Komm, Spoiler, vielleicht hören wir noch was von anderen Podcasts. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich würde mal sagen, das soweit zu unserem Rückblick. Wir haben heute einfach mal so gelassen, was hast du denn die letzten 14 Tage gemacht? Das kommt dann nächstes Mal wieder. Das kommt auch gleich noch. Wir haben ganz viel Vorentscheide geguckt. Ja, genau, genau. Wir wollten jetzt nicht nur große Showtreppe und Rückblick und was war denn alles und so weiter. Das gehört ja auch alles irgendwie dazu. Aber es gibt ja auch noch ganz viel zu bereden. Und ihr habt ja jetzt, wir sind jetzt bei Minute 39 ungefähr, natürlich schon festgestellt, es geht hier um den Eurovision Song Contest. In diesem Jahr findet der ESC in Malmö statt, in der gleichnamigen Malmö Arena. Die Termine sind, da gibt es ja einmal die beiden Semis, die Halbfinals, die finden am 7. und 9. Mai statt und das Finale am 11. Mai 2024. Und wir befinden uns bereits auf dem Weg sozusagen in die Halle nach Malmö, um das jetzt mal so ein bisschen bildlich zu sprechen. Und ich muss ja sagen, ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass man da irgendwie auch tatsächlich so ein bisschen eingespielter ist und so. Also ich glaube, der NDR hat sich gesagt, Mensch, der ESC Greenroom, der wird ja bald 100 und dann würde es doch passen, wenn wir an dem Freitag davor mal die Line-Up vom deutschen Vorentscheid mal bekannt geben, dann haben die auch in ihrer Folge auch ein bisschen was zu reden. Ich denke, so ist es gewesen. Es war genau so. Es war mit Sicherheit genau so und da haben sich gesagt, damit die auch genug Zeit haben, das vorzubereiten, geben wir einfach die Pressemeldung mal morgens um 6 raus. Ja, genau. Wie war denn das für dich? Hast du das um 3 dir angeguckt? Oder, weil ich kann da gleich auch noch was zu erzählen. Wozu kannst du was erzählen? Was habe ich mir angeguckt? Ja, weil ich war nämlich am Freitag, ich will da jetzt gar nicht so intensiv drauf, ja gut, intensiv nicht, aber ich war zur Vorsorge am Freitag. Und da musst du ja nüchtern praktisch zum Arzt, weil Blut abnehmen und so weiter und ist aber auch soweit alles in Ordnung, um jetzt das auch nochmal so zu sagen. Und da habe ich dann gesagt, okay, du darfst ja kein Frühstück und so, dann kannst du auch ein bisschen länger schlafen. Und ich bin tatsächlich erst so um 7:30 oder so, habe ich mich dann wecken lassen. Und dann ist eigentlich, soll man ja auch nicht machen, aber mein erster Blick ist immer erstmal so auf mein Handy, weil ich dann meistens immer erstmal Radio 1 dann irgendwie an und denke so, wieso hast du bei WhatsApp jetzt eigentlich 30 Meldungen? Was ist da denn passiert? Weil ich wusste ja, am 19. Januar wird die Line-Up irgendwie bekannt gegeben. Und ich habe so gedacht, ja gut, irgendwann heute Mittag, dann kannst du ja gemütlich in der Mittagspause dir das mal anhören oder angucken oder so. Und sie haben es dann einfach mal um 3 Uhr dann rausgelassen. Und ich weiß nicht, du arbeitest ja manchmal so in der Nacht oder so. Hast du das live miterlebt oder auch erst so im Nachgang? Nee, dann auch erst irgendwann morgens. Aber du hattest ja auch noch eine WhatsApp von mir, die war ja dann komplett überholt eigentlich schon. Ja, genau. Weil ich dir um Mitternacht ja auch schon geschrieben habe, also da habe ich dir sozusagen erstmal eine Handvoll oder so, also so ein paar, die ich dir schon gesagt habe, die sind sicher dabei, das weiß ich jetzt mit VÖ Mitternacht, weil, also ohne jetzt zu sehr auf meine Recherchetools einzugehen, aber da kamen schon Infos dann mit von wegen, ja, hier neuer Song und ist übrigens auch im ESC-Vorentscheid. Das heißt, bei ein paar wusste ich sowieso vorab und der Rest wurde ja auch schon gerüchtet. Von daher war da jetzt ja auch keine Überraschung, die sie da verkündet haben. Aber ich weiß nicht, ob das so, ist das so eine gute Zeit, um sowas rauszuhauen, irgendwie so halb in der Nacht? Also ich habe mich schon gewundert, als, wir kommen später noch dazu, Österreich hat sie irgendwie auch vor 8 Uhr gemacht oder so. Ich meine, muss dann jeder selbst wissen, aber gut, ja. Sonst haben sie es ja, wie du gesagt hast, immer irgendwie am frühen Mittag gemacht oder so. Deswegen war es ein bisschen ungewohnt. Ja, also vielleicht bei Österreich, da kommen wir tatsächlich gleich nochmal dazu. Da ist es, glaube ich, schon so ein bisschen Tradition, dass dann morgens um 7 in Ö3 dann sozusagen der Künstler vorgestellt wird, mitunter ja auch der Song. In Deutschland ist es, da habe ich so gedacht, ach, da wollten sie wohl jetzt mal diesen Testballon starten und es mal ganz früh rausgeben. Und ich muss ehrlich sagen, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich fand es jetzt auch ein bisschen überfordernd, ganz ehrlich. Am Ende war es dann so, ich habe mich dann auch in Ruhe am Freitagabend dann irgendwie auch damit beschäftigt. Aber dass man das so früh macht, also ja, keine Ahnung. Also da wollte man wahrscheinlich den ESC-Fans zum Arbeitsweg hin wohl irgendwie mal schöne Nachrichten von sich geben. Also ich fand es jetzt auch ein bisschen, Also diese Geschichte entweder, also der NDR verkündet ja meistens so Sachen am Donnerstag oder Freitag und dann meistens so gegen die Mittagszeit oder so 10 Uhr oder so. Das wäre ja auch noch irgendwie okay gewesen, aber so morgens um 3, also mal ganz ehrlich, also ja. Wenn ich jetzt mal so aus Business-Dings das beobachte, dann ist es wahrscheinlich auch nicht schlecht, sowas schon früher rauszuhauen, weil ich meine, Freitag ist natürlich eh so ein Tag, da sind manche Redaktionen, natürlich, also ich als Sportredaktionsmitglied ist es natürlich ein bisschen anders, aber viele Redaktionen schon so halb im Wochenende. Wenn du dann erst mittags mit was rausgehst, ist natürlich auch besser, wenn du das früher auf dem Markt hast. Ich meine, kann sich jeder schnappen. Das ist natürlich noch so ein Gedanke. Also ich glaube nicht, dass das wäre auch viel zu kurz gedacht, wenn sie irgendwie sagen, hier, wir wollen, dass die ESC-Fans schon zum Frühstück was haben, dass sie so ja, beschränkt würde ich nicht sagen, aber so eingeengt darfst du nicht denken. Also du musst natürlich irgendwie, du willst es natürlich raushauen, du willst, dass die Namen draußen sind, dass sich viele Leute das anhören, dass sich Leute da eine Meinung bilden, dass du willst ja die Leute irgendwie anfixen für diesen Vorentscheid und für den ESC an sich. Und dann ist es vielleicht ganz gut, es so auf dem Markt zu haben, dass es jeder sich gleich am Vormittag irgendwie reinhört, schnappt und halt weiterträgt. Das ist so, ohne es jetzt zu wissen, weil wir haben nicht nachgefragt, aber das wäre so der Gedanke, den ich dann verstehen könnte, dass man sagt, so früh wie möglich raus an dem Tag, weil ein Freitagmittag ist auch irgendwie ein blöder Termin. Ja. Letztendlich kann man es dann immer auch so sehen, wie man will. Also ja, mal gucken. Ja, ich würde sagen, ich feg mal eben kurz noch zusammen, worum es jetzt eigentlich geht. Es geht um den deutschen Vorentscheid. Der findet ja, haben wir ja auch schon drüber berichtet, am 16. Februar in Berlin-Adlershof statt, läuft ab 22.05 Uhr im Ersten in der ARD-Mediathek und auf eurovision.de. Das Ganze wird moderiert von Barbara Schöneberger. Es sind insgesamt wohl 693 Bewerbungen beim Sender eingegangen. Außerdem sind auch Künstlerinnen und Künstler vom NDR dazu angesprochen worden, ob sie nicht beim deutschen Vorentscheid mitmachen möchten. Nach einer ersten Vorauswahl durch den NDR hat die sogenannte ESC-Redaktion dann ein internationales Gremium aus Expertinnen und Experten drauf gucken lassen, die dann die Top 32 gesichtet haben. Und die vielversprechendsten Act wurden zu einer Audition eingeladen, aus denen es dann 8 in den deutschen Vorentscheid geschafft haben. Jetzt wurden 8 der 9 Acts am Freitag, wie gesagt, am 19. Januar bekannt gegeben. Ein 9. Act folgt noch nach einem gesonderten Wildcard-Prozess. Ja, wie fangen wir an? Also vielleicht ohne jetzt vielleicht erstmal so die Namen zu nennen, als du da jetzt so drauf geguckt hast, vielleicht reingehört. Was war jetzt so dein erster Eindruck? Mein erster Eindruck? Erstmal habe ich gedacht, oh, es ist ein großes Feld. Also wir haben 9, das ist ja so, da ist viel dabei, viel Verschiedenes, kann sich jeder irgendwie was raussuchen, ist schon nicht schlecht. Ist für uns vielleicht sogar ein bisschen viel, wenn man sich gar nicht so auf Einzelne dann konzentrieren kann, weil man alle irgendwie im Blick behält, aber es ist trotzdem, also es ist ja auch immer schön, wenn du dann 9 Acts die Gelegenheit gibst, sich auf diesem Programmplatz dann zu präsentieren, das ist ja auch erstmal schön. Deswegen die Zahl fand ich erstmal gut, weil man wusste ja nicht, wie viele werden es am Ende. Sie hatten ja so ein paar, hatten sie angeteased mit so Reaction-Videos. Wusste man nicht, sind das jetzt alle oder wie viel kommt da noch drauf? Das war so der erste Gedanke. Dann, wir werden gleich über den ein oder anderen Rückkehrer sprechen. Das ist auch eigentlich immer was ich finde, was der Sache gut steht. Also wenn Leute sagen, wir waren schon mal dabei, wir kommen aber noch mal wieder, weil wir kennen ja auch, wie das ist, wenn Leute ja, entweder im Vorentscheid nicht weiterkommen oder mit irgendwas anderem unzufrieden sind und dann im Nachhinein meckern und was weiß ich was und sich da ganz weit entfernen. Das ist auch immer schön, wenn es da die andere Seite gibt von Leuten, die sich offenbar gut behandelt gefühlt haben und das alles gerne nochmal machen würden. Und sonst, ja, es ist eine Vielfalt da. Es ist, ich war wieder so ambivalent, weil ich dachte so dieses große Wow-Ding ist irgendwie nicht dabei, also Wow tatsächlich im entweder positiven oder negativen Sinne, dass man sagt, okay, da hat man jetzt einen Act, der auf irgendeine Art, polarisiert klingt auch immer so eklig, aber weißt du, der irgendwie in jedem was auslöst und also jeder eine Meinung hat und sagt, oh, mal gucken, ob Deutschland das wählt oder hoffentlich wählt Deutschland das bloß nicht und so, was irgendwie so ein Schlaglicht wirft. Das war so mein Impulsgedanke und dann wiederum habe ich ans letzte Jahr gedacht und was letztes Jahr dieser Act war und was mit diesem Act alles passiert ist oder um den rum und wie furchtbar der war und dann habe ich wieder gedacht, nee, dann ist eigentlich so besser. Dann habe ich mich wieder beruhigt und dann fand ich eigentlich das Line-Up super. Ja, wir haben ja tatsächlich uns sehr viele Folgen lang eigentlich gar nicht über den deutschen Vorentscheid unterhalten, weil da drumherum fand ich sehr viel Abwertiges wieder hochploppte. Also Stichwort so Kaderlot und wäre jetzt so knapp rausgefallen, was da jetzt noch so, ich glaube vor 10 Tagen dann so diskutiert wurde. Und da gibt's dann auch so manche, ich sag mal so Halbprominente, die dann auch das Ganze dann so unterstützt haben und ja, und die müsste ja auch und so. Was mich schon wieder so ein bisschen geärgert hat, so ja, wo man jetzt wieder versucht, so aus dem ESC so ein Trash-Ding macht. Eine Kaderlot wird uns nicht den ESC nach Deutschland holen und so. Und da habe ich dann, und dann gab es so diverse Leute, ich will da jetzt gar nicht die Namen nennen, die dann eben eine Absage bekommen haben und sich dann so dann auch so geäußert haben, so wie so eine Majestätsbeleidigung, ja, das müssen die schon wissen, wenn sie mich dann dann nicht einladen und so weiter, wo ich so denke, ja, da hat dann die Jury einfach auch entschieden, dass du es leider nicht wirst. So, vielleicht bist du Platz 40 gewesen, dann ist es ja auch schon mal irgendwie ganz gut, aber da muss man ja dann irgendwie nicht sich noch irgendwo in YouTube-Videos oder so dann äußern und sagen, finde ich nicht. Und als ich jetzt die Line-Up irgendwie dann auch gehört habe und auch vorher ja auch gesehen habe, muss ich sagen, also mir fällt ein bisschen Stein vom Herzen, dass es jetzt auch tatsächlich sehr vielfältige Auswahl ist. Also es ist nicht so wie vor 1 oder 2 Jahren, wo ich so dachte, okay, da hört sich jetzt aber auch jedes Lied irgendwie an wie das andere. Und das kann man jetzt irgendwie halt nicht sagen. Und insofern, ich bin jetzt erstmal beruhigt und ich glaube, wir können uns auf einen schönen Vorentscheid, also vielleicht nicht in der Moderation, aber in der Musik können wir uns, glaube ich, auf einen schönen Vorentscheid irgendwie freuen. Und insofern, glaube ich, haben wir da erstmal einen ganz guten Start und wir müssen uns da, glaube ich, auch nicht verstecken vor dieser Line-up, würde ich sagen. Zu den Absagen hätte ich noch was. Und zwar, das ist natürlich so ein bisschen ein hausgemachtes Problem. Wir haben es ja eigentlich auch gelobt, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass der NDR sagt, hey, wenn ihr Bock habt, das öffentlich zu machen, dass ihr euch beworben habt mit Hashtag oder wie auch immer. Und oder manche schreiben es ja da auch bei YouTube mit rein, dass sie sich einfach mit dem Lied beworben haben. Dieser Aufruf, der hat das natürlich in sich schon drin, dass man dann das natürlich dann irgendwie auch aufklärt. Also so, weil wenn man sagt, ich habe mich für den ESC beworben, dann kommt ja irgendwann der Punkt, an dem man eigentlich sagen muss, okay, wir sind jetzt auch dabei oder wir sind jetzt nicht dabei oder was auch immer. Also man muss das ja irgendwann aufklären, was draus geworden ist. Das ist ja, du kannst das ja nicht in der Luft stehen lassen. Also du kannst schon, aber es ist natürlich, ist ja nicht sinnvoll. Und deswegen kommt es natürlich dann auch dazu, dass irgendwie Acts dann posten müssen, wie auch immer, ja, ich habe mich zwar beworben, aber ich bin da nicht genommen worden. Und das ist dann die Frage, wie das halt rübergebracht wird. Und wie du sagst, manche sehen das dann halt als Majestätsbeleidigung. Ich meine, natürlich ist es, du denkst, du hast was Gutes, was in diesem Wettbewerb passt und dann sagt dir jemand, nee, da, wir haben aber, was weiß ich, 50 bessere auf jeden Fall und deswegen bist du jetzt schon raus oder so. Das ist natürlich als Künstler auch scheiße. Das, ja klar, logisch. Das ja. ist ja klar, mhm. Das kann man ja irgendwie nachvollziehen. Ne? Mhm. Dann aber, also, dass manche dann irgendwie ein Fass aufmachen und sagen, ja, wenn ihr mich nicht nehmt, müsst ihr euch nicht wundern, dass beim ESC für Deutschland nie was klappt und so. Da sind dann einige auch in der Selbstüberschätzung auch schnell dabei. Das ist dann wirklich so. Aber wie gesagt, das hattest du ja früher eigentlich fast gar nicht, dass irgendwer sagt, ich habe eine Absage bekommen und jetzt bin ich sauer. Also, so dass sich Leute öffentlich beworben haben, das ist ja, das ging ja irgendwie so mit Drangsal, kann ich mich erinnern, dass es das erste Mal ein bisschen größer war, dass der dann auch seine Fans so ein bisschen auf den NDR gehetzt hat. Das war ja alles noch, wenn man bedenkt, was in den Jahren danach passiert ist, ja, brauchen wir jetzt nicht mehr wirklich drüber sprechen, aber was dann danach mal war, da war das ja noch Peanuts dagegen. Und ja, deswegen, aber diese Absagen, dass die natürlich jetzt dann vermehrt auch kommuniziert werden, ist klar. Und da muss man dann auch durch, das muss man vorher wissen und das muss man auch aushalten dann einfach. Ja, ja, das liegt natürlich tatsächlich auch bei jedem auch anders. Also ich kann mich dran erinnern, auch Ich sag mal, einer Ann-Sophie geht es natürlich dann auch irgendwie so schlecht, weil sie sicherlich auch nicht so gut supported wurde danach, nach den Nullpunkten. Aber auch deswegen, weil sie sich dann auch so bei Facebook und so ausgekotzt hat über die Hintergründe. Und ja, und das war ja alles nicht so toll und so. Und es ist ja, glaube ich, ich würde mal sagen, eigentlich in jedem Beruf so irgendwie, wenn du dann an die Öffentlichkeit gehst und ja, und das ist da alles scheiße und so, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man dann vielleicht das nächste Mal auch nicht mehr engagiert wird, weil man da auch ein bisschen als unzuverlässig dann auch irgendwie gelten kann. Also es ist vollkommen in Ordnung. Ich finde das auch gut. Das ist ja auch, auch eine Art, hast du ja auch recht, so eine Art der Transparenz, dass man so die Möglichkeit gibt, ja, ihr könnt ja drüber posten. Ich finde das auch nicht schlimm zu sagen, ja, wir sind es leider nicht geworden irgendwie und dann vielleicht mit so einem Hinweis, oh, nächstes Jahr können wir es ja vielleicht nochmal probieren. Und dass man so in diesen Lauf reinkommt, das finde ich irgendwie auch ganz wichtig. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal in die Lieder rein. Magst du mal anfangen? Ich darf anfangen. Das ist, vielleicht willst du einfach nicht über dieses Lied sprechen. Da bin ich jetzt gleich mal sehr gespannt. wir haben nämlich hier, zuerst in der Liste haben wir stehen, das Lied Katze von Galant. Und das würde ich jetzt mal, um das einfach mal vorwegzunehmen, sagen, das sticht eigentlich am meisten raus. Weil es ist, eigentlich klingt es, für mich klingt es total nach Neuer Deutscher Welle. Und diese Einflüsse hat es ja auch. Also es sagt ja auch keiner, dass es damit nichts zu tun hat. So Elektropop-NDW-Zeug halt jetzt so, ich meine, die NDW ist auch schon derbe lange her, wenn man drüber nachdenkt, ne? Aber es ist so in die Neuzeit transformiert. Erstmal, Galant sind ein Duo. Das sind Mona und Paul. Ja, und wie schon gesagt, ihr Stil ist halt sehr besonders. Also auch so, ich bin schon, wenn ich das Video sehe und so diese Kostümierung, dann bin ich schon sehr gespannt, wie das auf der Bühne aussieht, weil ich glaube, dass sie sich da auch was sehr Extravagantes ausdenken. Aber der Song hat auch einen spannenden Hintergrund. Also die Katze steht irgendwie so für eine Person, die sich selbst irgendwie so verloren hat und sich so in so ein anderes Wesen verwandelt nach traumatischen Erlebnissen. Und das ist so aus so einem Selbstschutz so unnahbar, so quasi zur Katze wird, die ihre Krallen ausfährt. Das ist natürlich spannend, ist ein großes Thema und natürlich auch als Thema, kann ich schon mal vorwegnehmen, besser als irgendwie so hier Liebesblabla. Ja, und jetzt bin ich schon sehr gespannt, was du gleich dazu sagst. Ich muss erst mal sagen, es sticht derbe hervor. Und ich glaube auch, das ist so der Song, der am meisten polarisiert und man sagt, den mag man oder den mag man nicht. Ich bin vom ersten Eindruck her, dass ich sage, ich mag den. Ich finde diesen Stil irgendwie spannend, dieses NDW-Ding. Ich habe früher das als Funfact immer gedacht, NDW ist Kindermusik. Also NDW gab es, bevor ich geboren wurde. Und deswegen, als ich das dann später gehört habe, dachte ich auch, das sind so Kinderlieder. Weil es ja einfach so, es ist ja gerade musikalisch, es ist eigentlich immer sehr... ja, sehr, sehr leicht oder mit irgendwelchen Hilfsinstrumenten, da kloppt einfach mal jemand auf den Tisch sozusagen und das aber dann da trotzdem irgendwie so ein bisschen Hintergrund reinzubringen, finde ich schön in dem Fall. Und ja, also bei mir verfängt es sich, ich mag es auch noch, ich glaube aber, wenn ich das ein paar Mal hintereinander gesehen, gehört oder so habe, dann hat es auch so einen Faktor, dass es vielleicht ein bisschen drüber sein könnte. Ich bin aber super gespannt, wie das ankommt generell und vor allem auch, wie das dann auf der Bühne wird. Ja, ich hatte ja am Morgen, als die Lieder bekannt gegeben worden sind, hatte ich gleich nebenbei von unseren Kollegen Thomas Mohr und Marcel Stober dann das ESC-Update. Die haben ja da alle Songs irgendwie halt gespielt und haben es dann auch schon mal so ein bisschen vorkommentiert. Und das ist ja immer so der Moment, in dem ja eigentlich nachher auch der, ich sag mal, normale Zuschauer auf so ein Stück blickt oder hört oder so. Und ich habe erst am Anfang habe ich so gedacht, oh nein, bitte kein Katzenlied. Ich habe mich so ein bisschen, ja, gut, ne, ich habe mich so ein bisschen erinnert an Kaya Tam von 2019, die im estnischen Vorentscheid "Wo sind die Katzen" gesungen hat, was ich auch ziemlich blöd finde. Also ich bin ein Katzenfan. Ich habe ja hier auch so einen kleinen Racker hier zu Hause und ich poste ja sicherlich auch gerne mal so das ein oder andere Katzenlied. Aber da habe ich so gedacht, oh, lass es mich bitte irgendwie halt. Und tatsächlich, wenn man jetzt des Öfteren und wenn man das hier auch die Erklärung auch aus dem Pressetext irgendwie, dann versteht man das auch. Und ich habe hier, wir verlinken auch nachher alle Shownotes zu den offiziellen Videos. Und wenn man sich das ansieht, muss ich sagen, so nach 2-3 Mal hören, da geht es mir eher so, dass ich denke, ja doch, das hat was. Und da ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen der Nachteil. Also erstmal vielleicht großer Pluspunkt ist für mich erstmal Song in deutscher Sprache. Das ist natürlich jetzt auch erstmal cool, weil das haben wir ja auch lange nicht mehr gehabt. Und da kriegt jeder Beitrag von mir schon mal ein paar Punkte mehr dazu. Und finde ich auch ganz toll. Und das geht mir so ähnlich wie mit Lying. Und ich glaube nicht, dass das international wirklich gut zu übermitteln ist, worum es da geht. Ich glaube, es wird, glaube ich, daran hängen bleiben, aha, es geht um Katzen und so. Und dann werden die Vivi-Blogger dann ihr irgendwie schöne Katzenbilder dann im Interview irgendwie hochhalten und wie findest du die denn und so. Und ich glaube, darum geht es eben halt nicht. Und diese Geschichte so, mir ist jetzt irgendwas passiert und deswegen werde ich jetzt noch cooler und weise alle irgendwie von mir ab. Und so sind ja Katzen auch eher, dass sie, wenn sie genug haben, dann kriegst du halt mit der Kralle eingewischt und so. Und das ist eigentlich ein schönes Bild, aber ich habe ein bisschen Angst, dass das so, dass das so als so ein Quatschlied sozusagen diffamiert wird und gar nicht so durchkommt, was da eigentlich so gemeint ist. Also ich muss sagen, bei allen 8 Songs, die wir da jetzt gleich besprechen werden, da finde ich jetzt nicht irgendwas, wo ich jetzt sage, boah, das finde ich richtig bescheuert. Aber ich glaube, das wird schwierig, das irgendwie international irgendwie darzustellen. Ja, stimmt. Also auf Katzen-Memes, Fotos, wie auch immer, Emojis und so, habe ich eigentlich auch nicht. Da gibt es schon genug im Internet. Und ob man die mit einem ESC-Beitrag dann auch nochmal anfeuern muss, aber also im Lied ist das Bild einfach total stimmig. Ja, dann würde ich mal weitermachen und zwar mit Isaac, mit Always on the Run. Er kommt aus dem ostwestfälischen Espelkamp. Und ist Singer-Songwriter, ist bekannt geworden bereits 2011 im Rahmen der TV-Show X-Faktor. Und er hat auch unter anderem 2021 die digitale Talkshow Show Your Talent auch gewonnen. Und sein Repertoire reicht so zwischen melancholischen Balladen bis zu kraftvollen Arrangements. Er sagt selber, dass er große Unterstützung von seiner Familie, seiner Frau und seinen beiden Kindern auch erfährt. Und wäre diese Stimme. Und dann würde ich doch gleich mal zu dir weitergeben. Was sagst du denn zu diesem Beitrag? So, ich dachte, du fängst jetzt mal an und sagst, was du findest. Aber ich kann natürlich auch anfangen. Ja. Ja, wenn er sagt, dass sein Repertoire irgendwie melancholische Balladen bis zu kraftvollen Arrangements ist, würde ich sagen, da ist er irgendwie eigentlich beides drin. Also es ist einfach ein guter Popsong, der dann so einen guten Aufbau hat und dann auch einfach so, wo er auch zeigen kann, was er so drauf hat. Also es ist in der Studioversion gefällt es mir gut. Es ist, vielleicht bleibt es nicht so ganz hängen, das ist noch so mein Kritikpunkt, wenn man es einmal hört, dass man es so direkt im Ohr hat. Da muss man dann auch wieder sehen, das sagen wir jetzt wahrscheinlich jedes Mal, was da in der Inszenierung draus wird. Es ist halt so, die aktuelle Studioversion, die wir kennen, die ist halt noch ein bisschen arg lang, ne? Also die ist 3:30. Müssen wir nochmal abwarten, was da rausgekürzt wird, wie das irgendwie zusammengeschoben wird und ja, ob's kompakt dann noch ein bisschen besser wirkt. Aber also ich kann mir schon vorstellen, wenn man da was Gescheites draus macht, also eine gescheite ESC-Version, die das nochmal so ein bisschen komprimiert und eine Inszenierung, die irgendwie diese Kraft auch rüberbringt, dann sehe ich den schon so als Geheimtipp an. Also erstmal finde ich, es ist ein fantastischer Popsong, hervorragend produziert und die Stimme ist halt super. Und es hatte für mich gleich so diese Assoziation vom Rag-'n-Bone Man, dieser Human-Hit ja. Von 2017. Wir haben da glaube ich irgendwie, ich glaube in Zypern gab es ja auch nochmal so einen, der auch so in dieser Machart gesungen hat. Und ja, ist immer doof, so diese Vergleiche, aber so, das ist eigentlich ein schöner Vergleich, weil das ist so eine kraftvolle, sehr männliche Stimme und fand ich hervorragend. Ich bin mir aber nicht sicher, dass das was für den ESC ist. Also für mich ist es eher so eine Art Gebrauchsmusik. Also die packe ich mir sofort gerne in eine Playlist, die höre ich auch gerne mal im Radio. Aber ich habe so ein bisschen Sorge, diese Art von Musik ist eher was wieder für den letzten Platz. Wir finden das hier ganz toll, aber ich glaube, das ist, wie du schon sagst, etwas, was nicht so ganz hängen bleiben wird. Und das ist so ein bisschen, wo ich so denke, ich glaube, ich würde es spannend finden, irgendwie von dem nochmal in Zukunft nochmal mehr zu hören, dass er sozusagen über diesen Vorentscheid jetzt so einen Schub bekommt, vielleicht irgendwie auch die nächsten Jahre nochmal irgendwie einen Versuch startet und dann vielleicht nochmal irgendwie mit einem dolleren Song. Also insofern ist das eher so, ich freue mich auf den Song, aber ich glaube, das sollten wir nicht zum ESC schicken. Meinst du mit Zypern, meinst du Gravity von 2017? Das habe ich gerade im Ohr, wenn du sagst, Rag & Bone Man, Zypern. Ja. Ich meine, genau. Also, um hier mal den Dr. Eurovision zu spielen, ganz nach Zwecken, das habe ich auch noch im Ohr, das mochte ich total. Mhm. Das ist gar nicht, glaube ich, überhaupt gar nicht so gut abgeschnitten hat, aber ich mochte das total. Ja, und deswegen denke ich so, das ist so dieser alltägliche Pop und das funktioniert oft beim ESC nicht so. Also, da bin ich schon oft irgendwie reingefallen, weil es mir irgendwie, das ist so dann manchmal, also, das ist auch tatsächlich, das höre ich irgendwie super gerne. Und wenn ich dann so sage, oh ja, und der gewinnt bestimmt und so weiter, da weiß ich immer schon, du kannst die Uhr nachstellen, das wird so einer der letzten Plätze dann sein. Obwohl es gar nicht schlecht gemacht ist, aber du brauchst halt immer so ein bisschen, in der Folge mit Tim Frühling, die du geführt hast, da hat er ja Thomas Mohr zitiert und gesagt, beim ESC muss man immer mit dem großen Pinsel malen. Und ich glaube, da könnte er auch noch mal ein bisschen dickeren Pinsel irgendwie benutzen. Also. Ja, es ist so der Klassiker, dass du sagst, das gefällt dir in einem 25er oder wie auch immer fällt, aber es ist nicht der Song, für den du am Ende anrufst. Ja, genau. Das würde ich auch sagen. Und vielleicht ist es aber in einem 8er oder 9er Feld, ist es dann eher der Song, für den du anrufst. Und das könnte die Falle sein, die du gerade beschrieben hast. Ja. Aber ich greife vorweg, wir jammern, glaube ich, heute auf einem sehr hohen Niveau. Ich finde viele Songs hier heute sehr toll. Und das haben wir wirklich in den letzten 2 Jahren, sage ich jetzt mal so, nicht gehabt, wo man so dachte, oh Leute, sag mal, super, noch so jemand, den man nicht kennt. Und gut, da sind auch jetzt viele dabei, die man nicht kennt, aber wo man so denkt, da ist auch schon so eine musikalische Geschichte dabei. Und also insofern, gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Ja, um das vorwegzunehmen, ich glaube, wir könnten mit allen gut leben. Das sage ich jetzt einfach mal hier so großspurig in den Raum. Und das war ja auch nicht immer so die letzten Jahre. Ich mache weiter mit Undream You von Leona. Und erstmal finde ich dieses Wortspiel, ich mag Undream You, finde ich super als Titel. Das als allererstes. Erstmal über sie ist erst 20, hat sich so über Social Media eine Fanbase erspielt. Das ist ja so, wie man heutzutage auf sich aufmerksam macht. Ist da auch an Max Giesinger gekommen, beziehungsweise er hat sie da gesehen. Und hat auch schon mit ihr zusammen dann auf der Bühne performt und so. Ja, und wie gesagt, Undream You ist ihr Lied, ist halt eine wirklich gefühlvolle Ballade. Also so die klassische Klavierballade, die Liebe, die nicht mehr da ist oder die verloren gegangen ist. Das wird ein sehr ruhiger Moment, glaube ich. Und da ist die Frage, ob das dann so abkippt, ob das zu langweilig wird oder ob das wirklich berührend wird. Und ich glaube, es hat Potenzial für beides und ich hoffe natürlich, dass es super berührend wird. Witzig ist aus der Ballade, ich mache jetzt gleich meine Meinung mit, ne? Ich spiele das jetzt gerade nicht rüber zu dir, sorry. Man hört halt total raus und auch die werden wir später nochmal erwähnen, dass Elsie Bay diesen Song einfach mitgeschrieben hat. Elsie Bay, die selbst auch schon versucht hat, für Norwegen zum ESC zu kommen, hat es nicht geschafft, zweimal. Und die ist aber sehr viel in so Songwriting-Camps unterwegs. Das heißt, das ist so ein Name, den man immer wieder in den Credits dann auch liest und so. Und man kann schon irgendwie raushören, wenn Songs so von ihr sind oder wenn sie da mitgeschrieben hat, finde ich. Also so, sie hat so diesen ganz speziellen melancholischen Touch, den sie da immer reingibt. man auch denkt, das hätte sie auch selbst singen können, vielleicht in einem norwegischen Vorentscheid oder so, aber sie ist da wirklich sehr umtriebig irgendwie beim Songschreiben scheinbar dabei. Ja, und da bin ich wirklich mal gespannt. Weil es ist so, eigentlich hat es alles, um mir zu gefallen. Also von, es ist eine Ballade, es kann super berührend werden, es hat dieses schöne Wortspiel und so. Da ist eigentlich alles drin. Ich hoffe, das wird dann auch gut. Aber, und das jetzt nur noch als kleinen Vorgriff auf was wir später noch besprechen, wir haben noch einen besseren LCBA-Song und der ist nicht in Deutschland gelandet. Ja, sie dürfte ja die jüngste im Wettbewerb, glaube ich, sein. Soweit, wie ich das überblickt habe. Und naja, du kennst mich, ne? Ich bin eine Balladenmaus und da ja, bin ich natürlich auch tatsächlich wieder am Start, ne? Und würde dann sagen, ja, super. Aber, ne? Da kommt dann das große Aber. Es kommt wirklich jetzt auf die Bühnenpräsentation an. Und ich will da gleich mal vorweg sagen, so als Hinweis zum NDR, ich will keine Tänzer sehen. Also ich will jetzt nicht im Hintergrund meinetwegen ein oder zwei Leute so Tambourin auf dem Trampolin springen sehen oder so ein Pärchen, was um sie herum dann so tanzt so und ah, wir kommen zusammen, wir verlieren uns und so. Jetzt bring die doch nicht auf so scheiß Ideen. Ja, nee, möchte ich nicht, sondern irgendwie am besten schön dunkel gehalten, nur sie auf der Bühne. Und dann hoffe ich, dass sie das stimmlich, so dieses Zarte, dieses Zerbrechliche oder so, dass sie das wirklich rüberbringen kann. Und ich glaube, dann wird das ein ganz einzigartiger Moment. Und da würde ich dann tatsächlich wieder sagen, ja, das wäre so ein Song, ich glaube, der würde auch beim ESC funktionieren. Ich sag mal so, wenn man eine Ballade macht, dann sollte man meistens auch mit den Effekten und so weiter sollte man da wirklich auch geizen. Oder aber wenn es eine Abtemponummer, dann musst du im Grunde ins volle Regal greifen. So oft gibt es eigentlich nur diese beiden Pole sozusagen. Und in dem Falle würde ich es ganz, ganz reduziert irgendwie halt machen. Und dann könnte ich mir das tatsächlich schon vorstellen, dass das einer der Songs wäre, wo ich sagen würde, ja, das könnte ich mir auch beim ESC wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Ja, nur es ist immer so eine Gefahr, wenn man Leute so ein ganzes Lied lang hinter einem Klavier versteckt. Das hat auch schon nicht geklappt. Also muss man wirklich super vorsichtig sein. Wenn man jetzt aber wieder bedenkt, wie Duncan Lawrence an diesem, es war ja dann so Keyboard, also da konnte man ja viel von ihm sehen. Da war es wieder super, da hat es wieder super gepasst, auch mit diesen, wie du sagst, sparsamen Effekten. Aber wenn ich da an diese Lichtkugel denke, die dann so runterkam und dann so aufging in diesem großen Shot, da hast du natürlich dann alles drin. Also das ist immer so ein bisschen eine Falle, wenn du sagst, da sitzt einfach jemand die ganzen 3 Minuten lang. Das kann klappen, aber das kann auch echt schwierig sein. Deswegen bin ich da auch super gespannt. Und jetzt, wo du das gesagt hast, jetzt hast du mir voll Angst gemacht, dass da irgendwie so Tänzer dabei sind. Ja, das ist ja oft so, dass man dann denkt, oh ja, geil. Und dann siehst du dir das an und denkst so, was haben die denn da gemacht? Nee, ich würde sogar so weit gehen, kein Klavier, nix. Also ich würde vielleicht irgendwas so in Richtung, das würde ich jetzt nicht klauen, aber so in Richtung wie mit Barbara Pravi. Da war dann ja auch nur ein Kameramann an der Handkamera, der so ein bisschen um sie herum geschwenkt ist. Boah, oder diese letzte Minute, ich denke da immer wieder dran, die war so schön. Ja, und es gab ja auch, die ist zwar nicht ins Finale gekommen, Tränche Osterhus. Das ist einer der ganz wenigen ESC-Beiträge, die als One-Shot aufgenommen worden sind. So, ich sag mal, so war irgendwas in der Richtung. Und möglichst alles dunkel, das Publikum soll die Fresse halten und wirklich mal 3 Minuten sich auf diesen Song irgendwie einlassen. Und ich glaube ja, also das ist wirklich, da muss man sehr, sehr sensibel rangehen. Ich hoffe, dass sie das jetzt nicht hört, dass wir hier so Druck aufbauen. Aber ich glaube, das wäre schon wirklich eine ganz feine Sache. Und also wie gesagt, kein Klavier, gar nichts. Da könnt ihr richtig mal 3 Minuten lang Etat sparen und wirklich da ganz billig, aber trotzdem effektvoll wirklich einen guten Beitrag kreieren. Also das wäre so mein Tipp an die Macher vom Vorentscheid. Ja, vielleicht nicht durch Gras laufen oder auf einem Felsen sitzen, genau, aber genau. Ihr macht das schon. Ja, genau. Ich denke, ja, genau, ihr macht das schon, ja. Ja, dann kommen wir zur nächsten. Ach ja, wir haben uns noch im Vorgespräch noch drüber unterhalten, wie wird die jetzt eigentlich ausgesprochen? Ich würde sagen Boudin Monet. Und sie... Oui, oui. Was denn? Ich habe gesagt oui. Ach so, oui. Weil du Französisch hast du ausgesprochen. Ja, genau. Aber ich habe vergessen alles, oder wie war das noch? Ne? Ja, sie ist Niederländerin, kommt aus dem niederländischen Zandvoort. Und ja, sie steht bereits mit 14 Jahren im Finale der deutschen Musikcasting-Show The Voice Kids und nimmt auch in Folgezeiten an weiteren TV-Talentshows irgendwie teil. Sie ist heute Singer-Songwriter, hat in Haarlem, also im niederländischen Haarlem, am Konservatorium Musik studiert und mit ihrem Song Tears Like Rain möchte sie eine wichtige Message senden, denn es ist wichtig, die Kraft und die Fähigkeit zu finden, sich zu toxischen Einflüssen zu lösen oder sich von toxischen Einflüssen zu lösen. Und ja, was sagen wir denn dazu? Erstmal, dass sie mich mit der Message deutlich mehr kriegt als, ach, die Liebe mal wieder. Das habe ich ja eben bei Katze schon gesagt. Wir sagen dazu spannend, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich die Diskussion aushalten würde, da fällt eine Holländerin für Deutschland zum ESC. Das ist, da kann man sich ja schon wieder denken, was da von manchen Ecken irgendwie kommt. Der Song an sich finde ich, ich habe vorhin schon gesagt, bei einem, der sticht raus, das ist der zweite, der raussticht. Also so von seiner ganzen Art, das ist halt so ein bisschen wirklich so Hippie-mäßig, auch tatsächlich so von ihrem Stil, zumindest im Video. Also kann ich mir vorstellen, dass sie das auch so auf die Bühne bringt, weiß ich nicht. Aber es ist so, der hat so einen angenehmen Flow, der irgendwie, der sich so verfängt. Zumindest bei mir verfängt er sich. Und es ist auch so, der Ohrwurm ist da. Das ist auch nicht bei allen Songs so. Also der setzt sich bei mir gleich fest. Und ich glaube schon, dass der je nach Inszenierung wirklich Chancen hat, das Ticket für Malmö zu kriegen. Also der Song ist gut, wenn sie das so rüberbringt. Und so wie es im Video aussieht, kann sie das gut und selbstbewusst machen. Kann ich mir vorstellen, dass der gewinnt? Ja, als ich den gehört habe, habe ich so gedacht, der Song enthält Spuren von Mello, ne? Also, und dann habe ich mal in die Autorenliste geguckt und bin auch fündig geworden. Da gibt es einen Lukas Hellgren aus dem schwedischen Uppsala, der unter anderem von Luca Heni She Got Me mitgeschrieben hat, aus Schweiz 2019. Und er hat auch den Song von Paul Ray fürs Mello geschrieben, Taking in My Sleep. Ja, ich sehe, also wenn ich diesen Song höre, ich sehe also diese typischen Kamerafahrten im Mello und ist ein super groovy Song. Also man merkt auch gleich, ja, da sind Leute am Werk, die das komponiert haben, die wissen, was sie da tun. Der Song baut sich langsam auf, geht in verschiedene Tempi irgendwie halt rein und ich glaube, dass das sehr vielen Leuten gefallen wird. Ich will jetzt auch kein Mellow-Bashing irgendwie halt machen, weil Schweden, wenn die ans Werk gehen, die machen es ja auch irgendwie richtig, weil ich komme auch, mein Fuß kommt ins Wippen, ich nicke im Takt mit dem Kopf, ganz, ganz großartig. Also da ist Video zeigen, Sascha. Da ist, ja, genau, da ist wirklich was drin. Und da bin ich tatsächlich aber mal wirklich auf die Bühnenperformance mal gespannt, was sie sich da irgendwie ausdenken, wie sie sich sozusagen auch stimmlich irgendwie halt macht und so weiter. Aber das ist irgendwie ein ganz interessanter Song. Und insofern, ja, also schon mal irgendwie alles ganz, ganz schön. Also wäre nicht jetzt irgendwie mein allererster Top-Favorit sozusagen in der Richtung, aber ich glaube, dass das sehr vielen Leuten gefallen wird, die so in Richtung Scandi-Pop auch hier so im ESC-Umfeld orientiert sind, Schweden, Norwegen. Also ich glaube, dass das wird seine Anhänger finden, auf jeden Fall. Muss ich mal kurz journalistisch landsmäßig nachfragen, wenn du sagst, nicht dein Favorit, meinst du dann, das ist nicht das, was du am besten findest oder nicht das, von dem du denkst, das gewinnt? Weil das sind ja durchaus mal zwei unterschiedliche Sachen, wenn wir hier diskutieren. Also es ist jetzt erstmal nicht mein Favorit. Weiß nicht, ob das gewinnen wird, aber ich glaube, dass es schon ein gutes Potenzial hat. Also ganz oft beim deutschen Vorentscheid war es doch immer so, dass man dachte, wer will denn dafür anrufen? So, und ich finde, dass da können sich ganz viele Leute drin versammeln. Und ich finde auch, dass es hört sich dann wiederum auch nicht wie vorhin bei dem Isaac, dass ich sagen würde, oh ja, das höre ich schon tausendmal irgendwie im Radio. Das ist dann schon wieder doch ein bisschen nochmal eine ganz andere Ebene. Und insofern, nö, finde ich, bin ich mal sehr gespannt darüber, wie das ankommen wird. Ich weiß es nicht genau. Ja, dann hätte ich da auch nochmal jemanden. Und den kennst du bestimmt schon. Echt? Nämlich okay. Max Mutzke. Ach Mensch, der ist auch dabei. Schon mal gehört, ne? Ja. Und wir haben, glaube ich, beide gedacht, oder wir alle, nicht nur wir, hoffentlich haben das alle gedacht, dass es ein Druckfehler ist, als da stand, ja, vor 20 Jahren hat er ja schon mal am ESC teilgenommen. Ja. Wir haben alle gedacht, no way ist das 20 Jahre her. Aber doch, doch, es war 2004 in Istanbul ist er tatsächlich aufgetreten mit Can't Wait Until Tonight. Wir erinnern uns alle noch. Was ich davon noch so im Kopf habe, also er ist Achter geworden und ich habe damals so eine gewisse Enttäuschung darüber wahrgenommen, dass Leute gesagt haben, wie, der ist nur Achter geworden. Ja, der das ist doch war super. Auch so. Also dass Leute auch gesagt haben, so, ja, vielleicht hat er ein bisschen viel die Augen zugehabt oder so. Aber der war damals wirklich eine große Nummer, dass man auch dachte, der kann das Ding vielleicht sogar gewinnen. Und es ist ja, ich meine, wenn wir aus heutiger Sicht sehen, ey, achter Platz, mega. Ja, ja. Es war auch ein mega Auftritt. Der Song war damals ja auch richtig groß in Deutschland. Und er entsprang ja dieser Stefan Raab-Casting-Maschine, die er so ein bisschen um TV Total aufgebaut hatte, um auch Leute irgendwie in den deutschen Vorentscheid zu kriegen damals. Und ja, hat sich da dann tatsächlich durchgesetzt damals. Und es war der Start seiner Karriere, wirklich dieser ESC-Auftritt. Das heißt jetzt 20 Jahre später, und er hat sich ja wirklich eine gute Karriere aufgebaut. Er war immer weiter unterwegs und mit Singles und Konzerten und wie auch immer. 20 Jahre später sagt er sich, jetzt versuche ich es nochmal. Und Forever Strong ist sein Lied. Ein Plädoyer der Hoffnung. Man soll immer versuchen, im Herzen stark zu bleiben. Und ja, das ist so ein bisschen, eigentlich komme ich mir schon fast so vor, als würde man da Plattitüden vorlesen, gerade im Vergleich jetzt zu anderen Songs, die da doch ein bisschen tiefer gehen. Aber ja, wir haben ihn wieder. Hat man so jetzt auch nicht kommen sehen, weil ich habe auch noch mal so ein bisschen nachgedacht, das ist ja so ein Künstler, wie ich gerade gesagt habe, der hat ja seinen Weg gemacht in der Musikindustrie. Man hat ihn aber selten bis gar nicht im ESC-Umfeld gesehen. Also ging mir zumindest so. Ich weiß nicht, wenn du das anders wahrgenommen hast, gerne, aber so, der stand ja jetzt nicht auf der Reeperbahn jedes Mal bei jedem ESC. Nee, das oder stimmt, so. Ja. Also man dachte eigentlich, oder ich dachte so, er hat sich davon so ein bisschen losgelöst. Aber wir hatten ja vor ein paar Folgen, haben wir, glaube ich, auch drüber geredet, dass Lena ja in einem Podcast von Kurt Krömer gesagt hat, ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen, ob ich mal wieder antrete oder so. Und sie hat sich ja eigentlich auch erstmal entfernt von allem, was mit ESC zu tun hat. Und daran erinnerte mich das jetzt so ein bisschen. Also man hat das jetzt nicht kommen sehen. Er hat jetzt nicht seit 20 Jahren gesagt, oh, das mache ich vielleicht nochmal und ich will jetzt nochmal und hoffentlich ist es bald soweit und so. Aber er ist jetzt einfach wieder da. Und das finde ich schon mal stark. Also wenn jemand wiederkommt, ist schon mal ein starkes Zeichen. Das sage ich hier immer wieder. Dass er einfach als jemand, der schon mal in den Top 10 beim ESC war, das ist ja jetzt auch nicht irgendwas. Und dass er dann sagt so, ja, jetzt bin ich wieder hier und beehre den Vorentscheid und zwar nicht nur als irgendwie Intervall-Johnny, sondern wirklich, ich mach mit, ich will das gewinnen, ich will da nochmal hin. Mhm. Finde ich ganz geil und er ist ja erstmal ein super Typ. Also ich finde, er steht für gute Dinge, er hat eine super Stimme und da ist ja irgendwie alles da. Ich glaube auch, dass er, also er hat ja so eine Routine jetzt. Ich habe ja gesagt, er hat damals angefangen, das war der Start seiner Karriere, als er da durch diese Castingshow entdeckt wurde und stand dann direkt auf der großen Bühne. Und jetzt hat er ja super viel Erfahrung und ich glaube, dass er da gerade live auch so viel noch rausholen kann, weil, und jetzt komme ich tatsächlich zum Song, den finde ich nicht ganz so überzeugend. Also der kommt für mich nicht so richtig aus dem Quark, der profitiert natürlich sehr von seiner schönen Stimme und so, aber an sich gibt er mir noch nicht so viel und da hoffe ich auf live, weil so dachte ich erstmal so, na, ist vielleicht nicht ganz so meins, leider. Ja, das habe ich auch tatsächlich in den letzten Tagen auch immer mal so gelesen, dass viele das, glaube ich, auch gut finden, dass er da antritt. Aber die Kritik geht dann tatsächlich auch immer so ein bisschen auf den Song. Da glaube ich aber auch tatsächlich, dass er das nochmal dann auf dem Live-Auftritt irgendwie halt nageln wird, weil es ist tatsächlich so, da wo man ihn jetzt auch die letzten 20 Jahre immer mal beobachten konnte, gucken wir uns mal den Auftritt von 2004 an, da war er ja auch sehr, sehr schüchtern. Also er hat ja da auch immer die Augen zugehabt, da haben sie ja auch im Vorfeld immer zu ihm gesagt, Mensch, mach doch mal die Augen auf, zumindest ein paar Mal, wenn du da singst und so. Und ein bisschen Stand er da auch mal da bei der, auf der ESC-Bühne, als würde er sich gleich in die Hose kacken sozusagen. Und da hat sich in den letzten 20 Jahren ja auch sehr viel getan. Ich kann mich ja erinnern, war das vorletztes Jahr, wo er auch The Masked Singer dann gewonnen hat. Da ist er ja als Astronaut aufgetreten und hat ja dann zum Schluss da den Pokal auch geholt. Ich kann mich erinnern, hier in Hamburg hat er auch mal ein Konzert in der Elbphilharmonie gegeben. Das war auch sehr groß beachtet und so. Und es ist natürlich tatsächlich gegenüber all den anderen, die da jetzt mit antreten, vielleicht bis auf noch einen weiteren, muss er nicht viel erzählen, wer er ist. Und das ist natürlich auch, und da finde ich, spielt vielleicht manchmal auch der Song auch gar nicht so eine große Rolle. Und deswegen habe ich eigentlich so fast gedacht, ich glaube, für Deutschland wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn wir tatsächlich auch einen großen Namen wieder hinschicken würden. Weil ich glaube, dass da vielleicht auch so die Öffentlichkeit außerhalb des ESCs dann auch, glaube ich, sehr wohlwollend darauf schauen wird. Und selbst wenn die Platzierung vielleicht nicht ganz so geil wird, kann man immer sagen, da schicken wir jemanden, für den wir uns da nicht schämen müssen. Und ich finde, das ist auch immer, dass wir auch was haben, wo wir sagen, okay, da stehen wir irgendwie als Land irgendwie so dahinter. Und wenn es Resteuropa nicht toll findet, ja gut, dann habt ihr da selber irgendwie so Schuld. Bei ganz vielen Beiträgen war es dann ja in der Vergangenheit so, dass man sagte, ja gut, aber es war ja auch an der und der und der Stelle nicht so toll. Und ich bin mal sehr gespannt tatsächlich auf den Live-Auftritt, weil ich glaube, das wird er, glaube ich, hinkriegen und das wird er, glaube ich, richtig geil machen. Und da ist dann mitunter so ein Song manchmal gar nicht mehr so wichtig, sondern das ist dann sozusagen nur so ein Vehikel, um so ein bisschen die tolle Stimme irgendwie zu tragen. Also ich bin mal gespannt, aber für mich wäre Mats Mutzke tatsächlich derjenige, den wir da auch wirklich wieder hinschicken. Man könnte da ganz tolle Geschichte erzählen, so nach 20 Jahren direkt wieder hier und jetzt auch tatsächlich nach 20 Jahren auch ein ganz anderer Künstler als damals und so. Und das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Also für dich wäre es die sichere Bank sozusagen. Ja, genau. Genau. Ja, ich glaube, dass einiges einfach fresher ist in diesem Feld jetzt. Da kommt gleich noch jemand, da kann ich noch was in dem Zusammenhang mit dazu sagen. Ja, und dann kann ich das hier sozusagen hiermit abschließen. Dann los. Ja, dann wer ist dran? Bist du dran? Bin ich dran? Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter und jetzt wird es, jetzt kommt Schlager. Und zwar Marie Reim mit ihrem Song Naiv. Sie ist tatsächlich die Tochter von Schlagersängerin Michelle, die ja auch schon beim ESC war. Und der Sängerlegende steht hier, Matthias Reim, so verdammt ich lieb dich, war ja der große Hit. Und ihre Mutter, steht ja hier auch, ihre Mutter war beim ESC 2001, genau, ja stimmt, in Kopenhagen war das und auch 8. Platz. Also das ist wohl wahrscheinlich damals so der festgenagelte Platz, so wie heute die Platz 26 für Deutschland. Sie ist Wahl-Düsseldorferin und ihr autobiografischer Song Naiv beschreibt das Wechselbad der Gefühle. Und das ist, ja, ich glaube, ich sage einfach mal, was ich darüber denke. Ich habe ja gleich schon gespoilert. Also ich werde mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen irgendwie zu irgendeinem Song, wie scheiße ich den finde. Klar, wenn ich den Song höre, Naiv, wir sind im Samstagabend, Schlagershow mit Florian Silbereisen. Ne, der Song ist typisch für das Genre. Also da stelle ich mir vor, Marie mit 5 weiteren halbnackten Tänzern, die Pyrotechniker haben ganz viel zu tun. Also so stelle ich mir das tatsächlich vor und ich gebe auch wirklich zu, das ist natürlich überhaupt nicht meine Musik. Aber ich persönlich jetzt so nur jetzt mal für einen deutschen Vorentscheid, finde ich, gehört der deutsche Schlager auch genauso dazu. Und da ist dann eben halt das ganz große Aber dabei und das ist ja bei Mello ja ähnlich, da haben sie ja auch mitunter manchmal so Schlagergeschichten dabei. Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Aufpeppen, dass man jetzt sagt, okay, diese Farbe, die bringen wir im Vorentscheid irgendwie auch noch. Ich glaube nicht wirklich, dass das wirklich eine erfolgversprechend ist für den ESC. Also ich sag mal, Schlager in Deutschland ist ein bisschen so wie der Fado in Portugal. Da gibt es auch außerhalb des Landes vereinzelte Liebhaber. Aber ich glaube nicht, dass das international wirklich da auch so, dass man das da sehen kann. Aber ich finde es in Ordnung, dass man das macht, aber ich glaube nicht, dass wir das zum ESC schicken sollten. Aber jetzt kommt wahrscheinlich die Gegenrede von dir, ne? Also, schalalalala. Ja, genau. Ist exakt die Melodie. Ja. Ist wirklich exakt die Melodie im Refrain. Das ist, also, dass es da noch keine Plagiatsdiskussion gegeben hat, weiß ich nicht. Nimm das bitte nicht für Snippets, sonst kriegen wir die Diskussion hier auch und werden gesperrt. Mal gucken. Das erstmal habe ich gedacht, so, das ist doch, also, das ist ja von der Melodie, na gut, ist halt Schlager, das ist ja gefühlt, wiederholt sich das ja alles. Ich bin auch da wieder völlig ambivalent. Ich habe da so viele verschiedene Gedanken im Kopf und ich versuche die jetzt mal alle irgendwie einzeln zu artikulieren. Also erstmal natürlich komme ich aus meinem Journalismuskopf nicht raus und sage, die Geschichte ist natürlich super. Also ich meine, die Mutter hat beim ESC teilgenommen und ist in die Top 10 gekommen und dann schicken wir jetzt irgendwie 23 Jahre später die Tochter. Ist ja eigentlich erstmal eine coole Geschichte. Also so, ne? Da hat man ja was zu erzählen und das ist ja schon mal nicht schlecht. Das heißt, da reden auch Leute drüber und so und das lässt sich gut verkaufen. Das ist Punkt 1. Das zweite ist halt, ja, es ist klassischer Schlager. So, da steht so, ach, das Wechselbad der Gefühle nach einer zerbrochenen Liebe. Dann denke ich so, ja, das ist, da bin ich wahrscheinlich auch viel zu vorurteilsbelastet in diese Richtung, aber das ist halt Schlager. Also darüber singt ja irgendwie jeder. Und da fehlt mir dann auch so ein bisschen eine inhaltliche Dimension, die wir ja gerade beschrieben haben, die andere Songs halt haben. Na gut, kann man auch machen. Und dann sind natürlich zwei Sachen, die sich komplett entgegenstellen. Das eine ist, was du auch schon gesagt hast, ja, es gehört eigentlich total in den deutschen Vorentscheid, weil es einfach auch total in dem Musikgeschmack der Deutschen Platz hat. Also Schlager ist einfach das große Ding, müssen wir halt mit klarkommen. Es ist, das hören viele Leute, das ist einfach die Realität und dann gehört sowas auch in so eine Auswahl. Wenn man sagt, als Land, das ist so, ich finde immer so übertrieben, okay, wir als Land, bla bla blub, aber gut, ist halt so, wir wollen was schicken, wo wir dahinter stehen, bla bla blub, dann gehört sowas da rein in diese Auswahl. Das auch komplett. Dann denke ich aber wieder, und du hast es auch schon angeschnitten, Mensch, Schlager ist eigentlich diese einzige Musikrichtung, die so eine Präsenz noch hat. Wenn du sagst, du schaltest Samstagabend irgendwie ein, siehst da die Show und da auch noch die Show und was weiß ich was und da noch Schlager und hier noch Schlager. Die haben wirklich eine Präsenz und die haben diese Plattform noch im TV. Also können wir jetzt drüber reden, wie wichtig oder unwichtig TV noch ist. Aber sowas findet in großen Samstagabendshows statt. Alle anderen Songs, über die wir jetzt hier gesprochen haben oder noch sprechen, überhaupt nicht. Die haben diese Bühne eigentlich überhaupt nicht. Und deswegen freut es mich gerade, wenn mal so ein Vorentscheid kommt und die eben diese Plattform kriegen, sich auch im Fernsehen zu präsentieren, auch wenn sie vielleicht am Ende nicht weiterkommen und eben nicht dieses ESC-Ticket kriegen. Aber diese Art von Musik, die hat so viele andere Plattformen im Fernsehen, die muss sie dann vielleicht da sein, keine Ahnung. Aber das sind die zwei komplett gegensätzlichen Gedanken, die ich dazu habe. Und um einfach nochmal das zu sagen, es ist nicht meine Musikrichtung. Aber es ist dabei, das ist völlig okay, die Geschichte ist gut und mal sehen, wie das dann wird. Also wir hatten ja schon mal mit Ella Endlich, kann ich mich erinnern, das war ja schon mal der Versuch, so diese Helene Fischer Art irgendwie zum ESC zu bringen. Das hatte damals ja nicht geklappt. Ja, mal sehen, wie das da jetzt irgendwie am Ende auf der Bühne wird und ob das irgendwie dann überzeugt tatsächlich. Das waren jetzt viele Gedanken, ich weiß. Ja, aber das ist, glaube ich, auch das, was mir dabei so durch den Kopf geht. Also ich möchte mich da nicht den Hatern anschließen, die sagen, oh, und Schlager und so. Man muss das schon irgendwie auch, glaube ich, so ein bisschen so gesamtdeutsch irgendwie so sehen. Die einen mögen halt diese Sachen, die anderen die. Und Schlager ist tatsächlich so ein Genre, das wirklich auch sehr viel Publikum in Deutschland auch zieht. Und das ist eben halt, das gehört auch hier zu Deutschland auch dazu, zur Musiklandschaft. Und warum sollte man das ausblenden? Aber du hast natürlich auch recht, irgendwie, wer sowieso schon eigentlich so eine Präsenz im TV hat, irgendwie die Musikshows haben es ja sowieso sehr schwer im deutschen Fernsehen. Nur noch so die Florian-Silbereisen-Geschichten sind da irgendwie oder so Fernsehgarten oder was da so auch irgendwie auch alles so kommt. Also das muss man schon sagen. Ja, gucken wir mal. Gut, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Künstler. Genau, das ist eigentlich ziemlicher Kontrast. Das ist jetzt wieder so Singer-Songwriter-Boy, der eben nicht diese Präsenz so einfach hat und bei dem es schön ist, dass wir ihn dann da sehen. Das ist 99, nennt er sich. Love on a Budget ist der Songtitel. Und 99 nennt er sich, er ist eigentlich Daniel Leon Schmidt, weil er 99 geboren wurde. Ach Gott, diese jungen Menschen. Und 1,99 groß ist. Ja, kann man mal so machen. Ist vielleicht nicht so der einprägsamste Künstlername, aber warum nicht? Er wird sich's gut merken können. Es ist einfach so Popmusik mit so ein bisschen Indie, mit so ein bisschen Rock dabei. Und ja, der Song dreht sich so ein bisschen darum, ja, er ist arm, aber er hat die große Liebe ja bei sich. Und das ist so das Wichtige. Darauf sollte der Fokus liegen. Ich sage erstmal ganz kurz, wie ich ihn finde. Das bin ich, glaube ich, relativ schnell mit durch. Es ist ja so der schmissige Pop. Und wenn man sagt schmissig, ist das immer so, ja, habe ich mal so ein Adjektiv reingeworfen, was es so halbwegs beschreibt. Aber ich sage jetzt auch nicht, dass ich es irgendwie richtig geil finde. Also es kriegt mich nicht so richtig. Ich finde das nett anzuhören. Ich höre da gerne zu. Aber dieses Besondere, weil gerade so ein ESC-Song braucht ja auch was Besonderes. Das höre ich in der Studioversion nicht raus. Da muss im Auftritt wirklich noch irgendwie so ein richtiger guter Moment kommen, dass das irgendwie hervorsticht für mich. Es ist aber, und das will ich auch noch gerne erzählen, weil er steht für mich auch so ein bisschen am Rand von diesem ganzen Feld, weil der Song, der ist schon im September veröffentlicht worden. Da sind wir wieder mit unserem, wenn wir immer Anfang September so gribbelig erzählen, alles, was jetzt veröffentlicht wird, ist ein potenzieller ESC-Song. Sein Song kam ja tatsächlich schon am 9. September raus und war da gar nicht so wirklich groß beachtet. Also da hatte jetzt auch das Video, was schon monatelang draußen war, hatte auch gar nicht so viele Aufrufe jetzt so erstmal. Also wirklich so im Gegensatz zum Schlager. Schlager bringen große Namen irgendwas raus und das läuft ja von sich aus. Und er war da irgendwie so ein bisschen unterm Radar. Aber er ist wirklich einer, der wohl irgendwie angesprochen wurde, so, dass er sich bewerben soll. Also, und da war, das ist jetzt eine Info, die hat nicht der NDR rausgegeben, sondern die kam so vom Label, von den Promo-Leuten auch, dass er wohl irgendwie angesprochen wurde von, wie es hieß, einer befreundeten TV-Produzentin, wer auch immer das war, ob er sich nicht vorstellen könnte, den Song halt einzureichen. Und dann hat er wohl ein Interview mit Peter Urban gehabt und der hat ihn auch nochmal bestärkt und gesagt, hey, mach das doch, probier das doch. Und also so ist er dann zum ESC gekommen, also so ein bisschen der andere Weg, und die Songs, über die wir jetzt geredet haben, die sind ja eigentlich dann auch so ziemlich alle erst erschienen, eben an dem Tag, an dem sie auch für den Vorentscheid bekannt gegeben wurden, und der Song, der war eben schon ziemlich lange draußen. Mhm. Das ist also so der ungewöhnlichere Weg. Ja, also gut, wusste ich jetzt tatsächlich nicht. So tief hatte ich mich damit irgendwie auch nicht deswegen beschäftigt. Hab ich's erzählt. Ja, ja, und deswegen muss ich dann auch sagen, okay, da setzt es sich dann auch für mich besser zusammen, weil bei mir ist es auch eher so ein bisschen, ja, mir fehlt so ein bisschen so der Erinnerungspunkt in dem Song, ein bisschen so wiedererkennungswert, so durch Refrain oder wie auch immer. An der Stelle bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es dann wirklich so ein Live-Auftritt nochmal wirklich raushauen kann. Es ist ein sehr besonderer Song, der, glaube ich, auch, finde ich, auch auf eine Art auch hervorsticht. Aber so richtig werde ich mit dem Song leider nicht warm. Und insofern ist das auch, auch so den Song, den habe ich auch am allerwenigsten auf dem Schirm. Also da alles gut produziert und so, und das ist auch kein Mist, aber ich glaube, das ist, glaube ich, nichts für den ESC. So, das muss ich kann mir schon vorstellen, so ein jemand wie Peter Urban, der ja auch von Musik wirklich was versteht, der hört da auch was raus, wenn man sich da wahrscheinlich ein bisschen näher mit beschäftigt. Aber diese Zeit hast du halt auch nicht beim ESC, ne? Also das kommt auf die 3 Minuten an und dann muss das irgendwie in den meisten Hörgängen der Zuschauer irgendwie knallen. Und ich glaube, die Zeit hat er da leider nicht. Und da würde ich eher nochmal auf die nächsten Jahre verweisen. Und dann soll er lieber nochmal mit einem Song kommen, der da so ein bisschen mehr noch Erinnerungspunkte irgendwie halt setzt. Ja, aber bei ihm ist es halt super. Er kriegt diese Bühne, die er, der würde ja nicht in Schlagershows diese Bühne. Ja, kriegen. Das stimmt. Aber er kriegt die im Vorentscheid und das ist ja schon mal irgendwie, das ist wholesome. Ja, dann kommen wir noch zu dem letzten, zu dem 8. Der 9., der steht ja noch aus, kommen wir gleich noch dazu. Es ist auch ein Wiederkehrer, aber ein Wiederkehrer eines Vorentscheids, nämlich dem Vorentscheid von 2018. Unser Lied für Lissabon, da hat er den 3. Platz gemacht, da war ich sogar tatsächlich vor Ort. Er kommt aus dem niedersächsischen Bad Nenndorf, der Ort sagt mir tatsächlich was, da hat früher mal mein Uropa gewohnt. Und ja, also was kann man zu ihm noch sagen? Also er hat ja einen ganz besonderen Auftritt, kann ich ja gleich schon mal starten in meine Bewertung. Er hat ja einen ganz tollen Auftritt beim Vorentscheid 2018 gemacht. Das setze ich euch mal beides in die Shownotes. Einmal gibt es ein Video, wo er in einer Kirche in Hannover praktisch ein Video aufnimmt. Mit einer Tänzerin auf seinem Flügel, die tanzt praktisch auf seinem Flügel rum und da ist so ein Drehteller, da dreht sie sich dann auch damit. Und es ist auch so eine ganz kleine und feine Nummer. Das ähnliche Setup hat er dann nochmal 2018 beim Vorentscheid auch gemacht. Da saß er auch am Flügel mit der Tänzerin. Da fand ich zum Beispiel, da kommen wir auch nochmal wieder drauf zurück. Wenn das nicht so wirklich 1000%ig geil produziert ist, dann reicht es dann eben halt auch nicht sozusagen, um da weiterzukommen. Gut, in diesem Jahrgang ist ja damals Michael Schulte als Sieger hervorgegangen und der hat ja dann auch eine gute Platzierung auch beim ESC irgendwie halt gemacht. Was ich jetzt aber tatsächlich geil finde, ist, dass Rück auch tatsächlich wiedergekommen ist mit einem ganz unvergleichlichen Sound, den er jetzt auch wieder hat. Mir ist jetzt so, wenn man auf die ESC-Welt irgendwie guckt, mir ist so ein bisschen so ein John Steers-Vibe kommt da so ein bisschen auf. Also der Schweizer Teilnehmer von 2020 und 2021. Hier ist eigentlich weniger die Stimme als die Musik eigentlich das, was so hervortritt. Und da bin ich tatsächlich mal gespannt, was Rück auf der Bühne macht. Und jetzt komme ich tatsächlich nochmal zurück, auch auf Mats Mutzke und jetzt auf Rück. Ich würde fast sagen, wenn ich jetzt entscheiden müsste, wer müsste dann zum ESC, würde ich fast sagen, vom Verstand her würde ich Mats Mutzke schicken, weil man kann dann viel erzählen, die Leute kennen den schon, ach ja, und der geht da hin. Vom Herzen her würde ich fast sagen, schick den Rück da mal hin, weil erstens mal hat das, finde ich, auch verdient, dass man auch jemanden die Möglichkeit gibt, wenn er es dann nochmal so probiert, das gibt es ja in anderen Vorentscheiden, in anderen Ländern sowieso, da kommen die irgendwie 2-mal, 3-mal, 7-mal, 8-mal, bis sie es dann irgendwie schaffen. Und ich finde, wir schicken auch nochmal einen ganz außergewöhnlichen Künstler dahin zum ESC, was nicht heißen muss, dass wir da ganz weit vorne dann mitspielen werden. Das haben wir ja bei Lord of the Lost auch gesehen. Wir haben da mal was gewagt und es ist eben leider nicht angekommen. Das könnte uns bei Rück dann auch passieren. Aber ich glaube, das hat so ein bisschen wir haben so die Möglichkeit, dem internationalen Publikum auch mal zu zeigen, ja, wir können nicht nur Schlager, wir können nicht nur diesen typischen Radiopop, sondern wir bringen auch mal was man vielleicht auch nicht unbedingt jedes andauernd und jeden Tag irgendwie halt hört. Und insofern finde ich, wäre jetzt mal so um schon mal so ein kleines Fazit zu nehmen, ich würde mich im Moment gerade auf Max Mutzke und Rück sozusagen konzentrieren und würde sagen, ich glaube, einer von den beiden sollte es tun. Und jetzt kommt die Gegenrede. Nein, wir sind uns leider schon viel zu gleich geworden in den letzten Jahren. Also ist auch mein Favorit gerade. Also Rück. Auf jeden Fall. Also von den Studioversionen, die wir jetzt kennen, mich berührt das total. Und ich hoffe so sehr auf eine gute Inszenierung. Und also das, es hat so nicht so dieses direkte Ohrwurmpotenzial, das ist natürlich gefährlich und so diesen Ankerpunkt, aber es hat so einen schönen Aufbau und ich glaube, das kann man super dramatisch inszenieren auch und ist einfach so als Sänger toll und ja, wie du sagst, so diese John Steers-Vibes hat das und das sagen wir mit allem Respekt und auch im Wissen, dass wir Rückjahr kannten, bevor wir John Steers kannten, du hast es gerade beschrieben. Ja, genau. Ja, es ist einfach, das ist schon echt was für mich und das ist so, da bin ich jetzt schon so sehr am Daumen drücken, bitte nicht irgendwie diese Inszenierung verkacken, weil das kann man so toll, glaube ich, machen und dann wird das so berührend und dann hoffe ich, dass das genug Stimmen kriegt, das kann natürlich dann auch so ein, auch später beim ESC könnte das so ein Jury-Pleaser werden, ne? Also das kann, glaube ich, da schon viele Punkte kriegen. Ob das jetzt so ein Televoting-Ding ist, weiß ich nicht. Aber also von den Sachen, die wir jetzt besprochen haben, von den Studioversionen, ist das gerade bei mir auch die Eins. Ja, ich glaube, dass er auch in der Community im Moment, glaube ich, ganz gut ankommt, nachdem die Titel alle so weit bekannt sind. Da spielt er ja auch in den Bewertungen auch ganz oben mit und so. Ich glaube, der ist auch bekannt. Und ich glaube, ja, da muss man das mal irgendwie halt auch, auch nochmal so sehen. Eine Sache ist mir noch eingefallen, sowohl bei Max Mutzke als auch jetzt auch bei Rück. Da haben dann auch einige auch so in Kommentaren geschrieben, so, ja, und wenn jetzt Max Mutzke da nicht zum ESC, dann kommt da gar kein großer Name mehr. Ich glaube, das ist überhaupt nicht der Fall. Und ich glaube, dass Max zum Beispiel auch nicht so denkt. Also für den geht die musikalische Arbeit sozusagen weiter, wenn der nicht den Vorentscheid gewinnt. Ich glaube, dass der sich da auch gemeldet hat, weil es einfach jetzt gerade so wahrscheinlich in seine Schaffensphase wieder reinpasst. Also wie du eben schon gesagt hast, auch Lena könnte sich das immer vorstellen, so unter dem Motto, sag niemals nie. Aber es muss natürlich auch in die Arbeit des Künstlers irgendwo auch reinpassen. Und das muss immer ein ganz bestimmter Moment sein. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen aufhören, immer so ein bisschen zu denken, oh, und wenn der dann nicht gewinnt, dann ist er verbrannt und so weiter. Ich finde, da müssen wir mal von runtergehen. Wir müssen ja auch erstmal diesen Vorentscheid als an sich mal sehen. Also das ist ja sozusagen in einer der wenigen Zeiten im Jahr, wo wir uns als deutsche Community, sage ich jetzt mal, vielleicht auch so zusammentun und sagen, okay, das ist jetzt im Moment das, was wir international präsentieren wollen, gefällt uns das nicht, und erstmal gar nicht so viel mit diesem Hintergedanken, ach ja, und der wird ja dann nachher auf der ESC-Bühne stehen, sondern vielleicht auch irgendwie mal so ein bisschen darüber nachdenken, irgendwie diesen Vorentscheid an sich als Show erstmal sozusagen auch nach vorne bringen. Viele andere Länder machen das ja auch. Spanien hat das mit dem Benidorm, das Festival Ikenges in Albanien, das Sanremo-Festival, wo es erstmal um diesen Wettbewerb in dem Land geht. Und wenn man dann schafft sozusagen, dass auch etablierte Künstler einfach auch so ein bisschen die Chance oder die Möglichkeit sehen, ach ja, da könnte ich ja auch mal antreten, und selbst wenn ich Letzter werde, bin ich da jetzt nicht irgendwie blöd oder so, sondern dann hat vielleicht der Song nicht gepasst. Und insofern, da finde ich, da muss man dann auch so ein bisschen die Diskussion mal oder die Schärfe da mal so ein bisschen rausnehmen. Und ich finde das, finde ich sehr schön, wenn so junge Künstler und wenn auch so Altgediente da irgendwie mit dabei sind. Also ist dann halt, also er lebt ja nicht mehr, aber selbst Toni Marshall hat ja mal vor ein paar Jahren noch gesagt, oh, er würde da mal wieder antreten. Also so weit würde ich nicht gehen mit Altgedienten, aber schon die Leute, die noch irgendwie ein bisschen musikalisch was zu sagen haben, können ja da gerne auch mit dabei sein. Ja, im Idealfall ist halt der große Name einfach der Wettbewerb und nicht, dass irgendein großer Name aus dem Künstlerbereich irgendwie einen unbekannten Wettbewerb hochzieht. Ja, genau. Das ist die Idealvorstellung. Ja. Und ansonsten ist halt dieses große Name, ja, ich verstehe das auch, und auf eine Art fordern wir es ja auch manchmal, weil es so einfach so als Zugpferd für so eine Sache, aber es garantiert dir halt beim ESC überhaupt nichts. Also das, wenn man sieht irgendwie jetzt, weiß ich nicht, Lena als Beispiel oder so, war überhaupt kein großer Name, da muss ja halt die richtigen Leute suchen. Und das sind, in ganz, ganz vielen Fällen sind das irgendwie Newcomer. Und die dann da halt irgendwie gewinnen, gut abschneiden, sonst wie für Furore sorgen und etablierte Namen dabei schön und gut, aber die garantieren dir nichts und die brauchst du auch nicht zwingend. Also ja, da kann man, glaube ich, gechillt bleiben. Ja, dann vielleicht zum Schluss. Rück wäre jetzt dein Favorit oder hast du noch jemand anders? Ja, das im Moment. Also zu allen anderen habe ich ja gesagt, also, dass ich mir bei vielen auch irgendwie gut vorstellen könnte. Und dann warten wir mal ab, wie das dann so auf der Bühne aussieht. Aber von Studioversionen bin ich bei Rück jetzt dabei. Ja, also wie gesagt, ich bin sehr, mir ist tatsächlich sowas wie ein Stein vom Herzen gefallen, als ich jetzt die Line-Up dann gehört, gesehen habe. Also da haben sie erstmal vieles richtig gemacht, und da soll man jetzt auch nicht so, also ich hörte das dann natürlich auch wieder so, wo ist denn da die Vielfältigkeit und so weiter. Das ist aber auch, glaube ich, immer so ein bisschen Geschmackssache bei jedem anderen. Ich glaube erstmal generell, generell haben sie da eine ganz gute Auswahl. Ja, ihr habt euch ja sicherlich gerade beim Hören so noch gefragt, wie 8., 9. und so. Ja, es gibt noch einen 9. Beitrag. Aber der wird noch gesucht und zwar ist das am 8. Februar, wird da die Entscheidung getroffen. Am kommenden Donnerstag, den 25. Januar, beginnt nämlich ein neues Format. Wir haben da ja bereits in Folge 98 schon drüber berichtet. Das nennt sich Ich will zum ESC. Das ist sozusagen eine Wildcard-Auswahl. 15 Acts treten dort an. Conchita und Ray Garvey sind dort die Coaches, die so ein bisschen dieses ganze Format so ein bisschen leiten. Und da gibt es auch noch weitere Infos dazu hier bei uns in den Shownotes zu dieser Folge oder eben ihr guckt auch bei eurovision.de auch mit rein. Eine Vorstellung der 15 Teilnehmer dieses Wildcard-Wettbewerbs findet ihr auch auf bleistiftrocker.de. Da hat ja Sonja auch schon die diversen Künstler, die dort antreten, ja auch schon porträtiert. Das war irgendwie so ein Steckbrief war das, glaube ich, ne? Das was du da gemacht hast. Ja, es ist der Fragebogen, den ich ja klassisch habe, auch für andere Acts, also auch nicht nur für die ESC-Künstler, sondern auch alle anderen. Und das ist so eine ganz nette Vorstellung, so ein bisschen 15 Musikfragen sind das und dann schicken sie alle noch ein Foto mit. Und das fand ich einen ganz netten Rahmen, da irgendwie alle vorzustellen, ja. Alle, die wollten. Ja, dann ich habe noch mal geguckt, live dabei sein kann man beim deutschen Vorentscheid leider nicht mehr. Die Karten, die sind ja am 19. Januar gleich mit der Verkündung des Vorentscheids auch in den Verkauf gegangen. Die waren auch sehr schnell ausverkauft. Für die Live-Show Ich will zum ESC in Berlin, das ist im Festsaal Kreuzberg, da gibt es wohl noch Karten auf tvtickets.de, aber wenn ihr das vielleicht jetzt irgendwie 4-5 Tage nach unserer Erscheinung dann hört, dann wird es vielleicht auch schon ausverkauft sein, aber geht einfach mal drauf, wenn ihr euch interessiert, dann machen wir das einfach. Und noch ein kleiner Fun-Fact, auch Alina Stiegler wird wieder 2 Wochen lang ab dem 5. Februar montags bis donnerstags jeweils vor der Tagesschau diese Reihe ESC vor 8 moderieren und da wird sie dann auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des deutschen Vorentscheids da vorstellen. Da können wir uns mal irgendwie alle drauf freuen, dass das auch wieder eine schöne Sache wird. Ja, dann gehen wir einfach mal weiter. Es gibt noch einen kleinen Nachtrag und zwar zu Olli Alexander. Der wird ja das Vereinigte Königreich beim ESC im Mai vertreten. Da haben wir in der Folge 99 darüber berichtet. Und die Britt-Marie, die ihr ja eben auch schon gehört habt vom Podcast Frankfurter Kranz und Hot Pink Podcast, hat uns am 8. Januar nochmal mir hat sie, glaube ich, eine Direct-Mail geschrieben. Wir haben uns ja darüber ausgelassen, ja, wie denn die Bekanntgabe ist ja irgendwie so in einer Sendung und sie hat das nochmal so ein bisschen für uns eingeordnet. Das wurde in der Sendung Strictly Come Dancing verkündet, also das ist sowas ähnliches wie Let's Dance in Deutschland. Und sie schreibt, was die Sendung angeht, hätte die BBC außer der Krönung oder Fußball nichts Prestigeträchtigeres auswählen können. Das ist einfach mal so eine Sendung, einfach mal so in eine Sendung gequetscht, ist jetzt so nicht so richtig, denn für die BBC ist das die Sendung mit der höchsten Einschaltquote, also so irgendwo bei 6 Millionen Zuschauern, im Finale sind es dann wohl 8 Millionen. Und sie findet, das ist so ein ähnlicher Vergleich, könnten wir da so stellen mit Wetten, das ja zu Hochzeiten auch ungefähr so diese Einschaltquoten hatte. Also es ist sicherlich, finde ich gut, dass sie das uns nochmal dann auch so schreibt. Also wir stellen uns das natürlich so als extra Event vor und da wird er dann vorgestellt und so weiter. Andererseits, ja klar, wenn das natürlich so hohe Einschaltquoten hat, dann ist es natürlich schön, wenn das dann sozusagen einem breiten Publikum dann auch bekannt gegeben wird, wer denn das Land beim Eurovision Song Contest auch begleitet, ne? Ja, danke für den Hinweis auf jeden Fall. Klingt, als wäre es ein guter Slot gewesen für Großbritannien, aber für den Rest dann doch eher verwirrend. Und vielleicht hätten wir es auch mit ein bisschen besserem Tamtam irgendwie ankündigen können, so, ja. Und nachher sagen wir euch, wer zum ESC fährt und alle wissen schon, sie müssen die Sendung dann verfolgen, um es zu wissen oder so. Also es kam so ein bisschen einfach aus dem Nichts. Das wollten wir auch damit sagen. Sagen wir mal so, wir waren nur sauer, dass die BBC nicht uns vorher schon informiert hat, nachdem wir ja schon aufgenommen hatten. Ja, wir kommen noch mal so ein bisschen auf unsere Jubiläumsfolge. Da haben wir uns ja, da haben wir euch ja aufgefordert, noch mal Kommentare zu schicken, und da hat sich auch der liebe Patrick gemeldet. Liebe Sonja, lieber Sascha, zu 100 Folgen ESC Green Room möchte ich euch erstmal natürlich ganz herzlich gratulieren und dann auch einfach mal Danke sagen. Danke für eure tolle Unterhaltung, danke für eure immer super recherchierten Informationen und einfach danke dafür, dass ihr so einen tollen Podcast macht. Ich bin, wie ihr wisst, Hörer der ersten Stunde und freue mich auf noch viele weitere tolle Podcasts mit euch, von euch, für uns alle im ESC-Land und auf noch ganz viele weitere super tolle Podcast-Folgen mit euch. An dieser Stelle würde ich aber auch noch gern einen kleinen Wunsch loswerden, denn ihr habt in der letzten Folge gefragt, ob wir Team Sonja oder Team Sascha sind. Ich möchte mich an dieser Stelle auf keine Seite eines Teams schlagen, aber ich habe einen Vorschlag bzw. einen Wunsch, den vielleicht auch andere haben, und zwar würde ich mir mal gerne wünschen, dass Sonja das Intro spricht oder vielleicht auch das Outro. Das fände ich mal eine schöne Abwechslung. Nicht, dass ich dir, Sascha, nicht gerne zuhöre, aber ich fände es mal eine willkommene Abwechslung. Und damit ganz liebe Grüße von Patrick. Ja, da würde ich mal sagen, haben wir eine Hausaufgabe, ne? Ey, Patrick, wenn du wüsstest, wie oft ich das vom Spiegel schon geübt habe, aber ich traue mich noch nicht. Ich traue mich nicht, den Sascha da irgendwie zur Seite zu schieben und das selbst zu machen. Aber vielleicht irgendwann, mal sehen. Na doch, wir können das ja noch mal überlegen. Das ist schon so ein, das ist schon eine gute Idee. Das halten wir mal fest. Wir haben euch ja auf Reaktionen irgendwie hingewiesen, dass ihr uns da mal was sagen sollt. Ja, also vielen Dank, Patrick. Patrick kenne ich auch schon relativ lange. Wir haben uns sogar auch, wir waren durch Zufall in der gleichen Woche in London letztes Jahr, als ich da ja auch die Woche da verbracht habe. Das war wirklich Zufall. Wir haben uns da nicht abgesprochen, haben uns auch natürlich da getroffen. Und wir kennen uns auch schon tatsächlich etwas länger. Ich glaube, so seit 2015 sehen uns immer mal wieder, schreiben uns. Und er ist auch ein sehr eloquenter ESC-Fan, der auch nicht nur so schreibt oder spricht, irgendwie finde ich gut oder finde ich schlecht, sondern hat auch immer gute Begründungen dafür. Und das ist ja auch immer ganz interessant. Wir kommen jetzt mal in ein paar Länder, denn es gibt Neues aus Österreich, Sonja. Ja, wir haben eine Sängerin für Österreich. Tada, ja. Wurde bekannt gegeben, wie wir schon gesagt haben, auch zu fieser Zeit vor 8 Uhr morgens am 16. Januar. Kalin, 29 Jahre, aus Oberösterreich, hat, ich weiß gar nicht, ob der Name des Songs schon offiziell bekannt gegeben wurde, aber geistert ja schon überall rum. Das ist auch so eine Sache, über die ich mich gleich noch aufregen werde. Aber jedenfalls, wir haben erstmal nur den Namen bekommen und noch keinen Song offiziell veröffentlicht, aber wir wissen ein bisschen was über sie. Und zwar ist sie nicht nur Sängerin, sondern auch Profitänzerin, die tatsächlich schon an vielen Tanzmeisterschaften teilgenommen hat. Wie ihr Auftritt wohl aussehen wird, ob sie wohl tanzen wird. Kann man sich schon einiges vorstellen. Sie hat im vergangenen Jahr ihr Debütalbum rausgebracht und da sind wir beide sehr hellhörig geworden. Sie war schon Stand-in-Künstlerin beim ESC auf der ESC-Bühne. Und das ist, vielleicht muss ich es nochmal erklären, für die Leute, die es nicht genau wissen. Also die ESC-Proben mit den eigentlichen Acts, die finden ja dann so 2 Wochen vorher statt, aber es gibt davor schon Proben für Kamera und das ganze Zeug. Und da sind eben nicht die eigentlichen Künstler auf der Bühne, sondern halt, ja, Doubles, Stand-ins, wie auch immer, die dann da an dieser Stelle stehen und, singen, sich bewegen und so, wie das dann später aussehen soll. Einfach, dass da schon mal Kamera, Licht und was weiß ich was alles drauf abgestimmt werden kann. Und das hat sie häufiger mal gemacht auf der ESC-Bühne und ist auch als Kreativdirektorin bei einigen Acts beim Junior-ESC schon unterwegs gewesen. Also das ist jetzt mal eine andere Art von ESC-Erfahrung, die sie schon hat, die ich wirklich irgendwie spannend finde. Also werden wir mal sehen, was da so bei rauskommt. Wir wünschen uns übrigens, dass das nur mal in Richtung, weiß ich gar nicht, Niederlande dann wahrscheinlich. Wir hätten gerne die Sängerin, die damals bei GoA eingesprungen ist, 2021, als deren Sängerin, da war ja so ein Corona-Verdacht, die konnte an einer Probe nicht teilnehmen, die wir gesehen haben. Und dann haben sie einfach die Stand-in-Künstlerin geholt, die davor diese Proben halt gemacht hatte. Und haben die mit der Band auf die Bühne gestellt und die hat einfach diesen weißen Gesang darunter genagelt, dass wir nur gedacht haben, wow, das ist ja mega, also kommt die denn her? Und das war einfach eine Niederländerin, die sie halt dazugeholt haben. Also ja, jetzt haben wir bald eine Stand-in-Künstlerin, die es wirklich dann nach vorne geschafft hat in die Show. Und an einer Sache muss ich jetzt aber wirklich meckern. Ich habe es gerade schon angeteasert. Der Song ist geleakt worden. Der Song soll eigentlich, glaube ich, erst im März rauskommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Also wirklich erst in ein paar Wochen. Jetzt sollte nur der Name verkündet werden. Und trotzdem ging irgendwie schon rund. Das war irgendwie so ein Snippet über gut 2 Minuten, also fast der komplette Song. Wurde rumgereicht im Internet, hochgeladen an verschiedenen Stellen und so. Und das geht nicht. Also das kann nicht sein, finde ich. Und zwar im letzten Jahr auch schon so, da war es natürlich nur so ein Mini-Snippet und wie, glaube ich, Salina war das, die danach gesagt hat, das klang auch wie mit einem Toaster aufgenommen, das war ganz furchtbare Qualität. Dieses Mal ist es ein bisschen länger und von der Qualität her auch ein bisschen besser, aber es ist trotzdem eine Frechheit. Und Thea hatte dazu auch getwittert so, ja, habt ihr nichts aus dem letzten Jahr gelernt, was soll das? Es geht hier um Respekt vor den Acts, vor den Künstlern und es ist einfach so eine Enttäuschung und andere Länder, die es ähnlich auswählen, die schaffen es auch, dass da nichts rauskommt. Das geht so nicht. Und da würde ich ihr komplett recht geben. Also Österreich wählt es ja auch so aus, dass sie es intern machen. Das ist ja kein Vorentscheid oder so. Das heißt, es muss ja Leute geben, die diesen Song schon kennen, die sich den anhören, die natürlich auch andere Songs aus der Auswahl kennen und so, die dann die Auswahl treffen. Es gibt Leute, die das kennen, es gibt Leute, die das vielleicht dann auch auf ihrem Computer haben oder so, ob es eine Studioversion ist, also ist glaube ich, sogar auch ein Probenvideo ist auch geleakt worden und so. Und ganz ehrlich, da gibt es natürlich Verträge und Abmachungen und man kann sagen, ey, ORF, ihr müsst da besser aufpassen, aber ich finde, das trifft den Kern nicht. Also, weil der Kern ist einfach, Leute, die sowas vorab haben, die haben da die, wie du es gesagt hast, die Fresse zu halten. Und die haben sich da zurückzuhalten, die haben das nicht irgendwo rauszugeben oder zu leaken, an eine Stelle, die das dann wirklich auch veröffentlicht. Also das geht nicht. Das ist einfach so respektlos den Künstlern gegenüber. Und das ist ja jetzt auch keine, es ist ja keine investigative Recherche, boah, ich habe hier einen Song, blablabla. Der kommt ja noch. Es ist ja einfach, es ist einfach nur respektlos. Und dann finde ich es auch nicht gut, dass, weil die Fanszene, die fängt dann an, einfach über diese Snippets zu diskutieren, inhaltlich. So, boah, das ist gut, das ist schlecht, blablabla. Das machen wir jetzt hier auch bewusst nicht. Wir reden da jetzt nicht drüber, was wir da gehört haben. Wir warten, bis der vollständige Song da rauskommt. Und ich finde, die Fans haben da aber auch eine Mitverantwortung, dass sie eben diese Snippets oder so, was da irgendwie geleakt wird, die müssen das eigentlich viel mehr ächten. Und dann nicht da hingehen und darüber ernsthaft diskutieren, sondern einfach das outcallen, als was es ist. Nämlich einfach eine Frechheit den Künstlern gegenüber, der Auswahl gegenüber. Weil stell dir mal vor, wird jetzt ein lustiges Gedankenspiel. Du bist jetzt derjenige, der nächstes Jahr für Österreich singen soll. Und die sagen dir, ja, hey, Sascha, wir geben den Namen im Januar raus, wir sagen, dass du das bist. Und dann den Song, wir kennen ihn alle schon, wissen, der ist fertig und so, den haben wir dann im März hinterher. Dann sagst du doch aber, ja, Moment, die letzten Jahre, die ihr das so gemacht habt, ist der Song immer geleakt. Und das ist doch scheiße für mich. Wenn ich muss ja trotzdem stillhalten, bis ich denen die richtige Version zeigen kann im März und bin bis dahin schon komplett zerrissen worden. Oder was weiß ich, oder was Leute darüber sagen, wenn sie sowas Unfertiges oder wie auch immer hören. Da hast du doch auch keinen Bock drauf. Also deswegen, mich hat das extrem gestört und mich stört das auch immer noch und mich stört auch die Art, wie das angenommen und nicht angenommen wird und so. Da müsste der Aufschrei müsste da viel größer sein und dass Leute eben sowas nicht machen. Also das sind die Accounts, die machen ja irgendwie alles kaputt. Die nehmen auch diese Geheimhaltung weg. Ja, wenn man, also ich sag mal, wenn man so schon ein paar Jahre unterwegs ist, auch so in der ESC-Welt, wie auch immer, und man kommt dann so in diese in diese Möglichkeiten irgendwie rein, dass man schon mal irgendwas eher weiß, dann muss man auch diese Sperrfristen, die es da gibt, die muss man dann auch einhalten. Und da muss man nicht irgendwie, auch da ist es wieder so, im beruflichen Kontext weiß man ja auch mitunter manchmal Dinge, die andere Leute nicht wissen, und da schweigt man sich dann auch einfach aus. Das gehört da einfach ja, auch wir dazu. Wir ja auch bei ESC-Sachen. Ne? Uns da ja gar nicht aus, dass wir einiges wissen. Und Genau. Ja, wie ich dir gesagt habe, dass ich dir ja auch vor der öffentlichen Verkündung irgendwie einige sagen konnte, die sind sicher dabei. Gut, das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, da geht es jetzt nicht um Song, sondern es waren Namen, die sowieso schon irgendwie auf dem Markt waren sozusagen. Aber sowas ist dann nochmal. Nein, aber wir sind ja auch schon mal eingeweiht worden in manche Geschichten und haben es dann sozusagen genutzt, um uns darauf gut vorzubereiten. Und dann fängt man nicht an und liegt da irgendwie halt rum, ne? Und das sind so, also für jeden, der da irgendwie mal eine Möglichkeit hat, irgendwo in einem Panel oder was weiß ich zu sitzen, genießt das, aber fangt nicht an, den Künstlern sozusagen in die Parade zu fahren. Bei der Kalen habe ich es jetzt so verstanden, dass sie sich jetzt sozusagen von der so hinter den Kulissen jetzt so auf die Bühne sozusagen stellt und da eine neue Entwicklung irgendwie angeht, und da hat sie sich ja sicherlich auch mit dem Song was vorgestellt, und dann kommt da jetzt irgendjemand dazwischen, der da irgendwie, weiß ich, aus so einem Zoom-Call da irgendwas Geleaktes da irgendwie ins Internet stellt. Ich finde es auch einfach zum Kotzen. Also es ist, würde das auch tatsächlich ganz stark ächten, und das hat nichts damit zu tun, dass man gespannt ist auf das, was so das ein oder andere Land für einen Song irgendwie rausbringt, aber da muss man sich dann einfach auch mal ein bisschen mäßigen und sagen, okay, das ist ja an dem und dem Song, an dem und dem Termin, und dann machen wir das und dann warten wir bis dahin, und also finde ich auch nicht so besonders geil. Ja, wenn wir gerade bei Österreich sind, ne, da gibt es ja auch einen Podcast, nämlich in Wien ist der beheimatet, und von denen haben wir auch einen Kommentar bekommen. ESC Green Room, der Eurovision Song Contest Podcast aus Pinneberg und Wiesbaden. Mir gegenüber sitzt Alkis Vlasakakis. Mein Vis-à-vis ist Marco Schreuder. Und wir beide grüßen und gratulieren euch zwei, Sonja und Sascha, ganz, ganz, ganz herzlich zu eurer 100. Episode. Wir freuen uns sehr für euch, aber auch für uns Hörerinnen und Hörer, vor allen Dingen, dass ihr nach einer kreativen Pause wieder zurückgekommen seid. Und die Entwicklung eures Podcasts, das möchte ich jetzt wirklich mal ganz deutlich betonen, die ist nämlich erstaunlich. Anfangs mit Dennis und Sascha war es doch vor allem ein sehr, sehr leidenschaftlich geführter Fan-Podcast. Aber Sonja hat so eine zusätzliche Note, abgesehen davon, dass man sowieso viel zu wenig Frauenstimmen im Podcast haben, ja, hat sie diese journalistisch-analytische Komponente noch stärker betont, und das ist großartig. Ja, und genau diese Mischung aus Fantum und Liebhaberei, aber auch Analysebereitschaft und das Ganze im Blickfeld zu behalten, das zeichnet euch ganz besonders aus. Ja, und ihr schaut fleißiger Vorentscheid als der Alkis. Das stimmt allerdings. Ja. Wir sind übrigens Merci Chérie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien. Und wir sagen euch, liebe Sonja und liebe Sascha, für 100 Episoden, Merci, Shelly. Ach, die sind so süß. Ja, ganz goldig. Also vielen Dank, Marco und Alkis. Und ich finde tatsächlich sehr schön, dass sie dann auch mal hervorheben, was du hier auch schon so alles geleistet hast hier in diesem Podcast. Und mich dann immer mal auch ermahnst nach den Quellen, und ich habe es ja schon öfter mal gesagt und ich habe ja selber schon gesagt, ich bin ja eben kein Journalist, und ich kenne mich da ja auch manchmal so nicht so ganz so gut aus, aber da leitest du mich dann auch immer so schon in die richtige Richtung. Und was ich tatsächlich auch finde, was ich auch unterstreichen würde, ist es ganz, ganz wichtig, dass auch viel mehr Frauen, auch gerade im ESC-Umfeld, sich da auch mehr einmischen sollten in die Diskussion. Da sollte es tatsächlich auch noch mal ein bisschen mehr davon geben. Aber vielen Dank nach Wien, lieber Alkis, lieber Marco. Das ist beim ESC tatsächlich auch kein Podcast-Problem, sondern das ist ja, wenn man beim ESC ist, ist das ja tatsächlich ein Männerüberschuss. Ja, ja, das stimmt schon. Das gerne, wenn sich da Frauen mehr dafür interessieren würden, wäre sehr gut. Würde der Sache gut tun, das da mal ein bisschen Balance reinzubringen, auf jeden Fall. Dann gehen wir noch mal weiter mit zwei anderen Ländern, nämlich einmal gehen wir nach Georgien. Da ist ja bereits auch schon ein Name verkündet worden, nämlich Nutza heißt die junge Dame. Sie kommt aus Tiflis und ist bekannt geworden. In ihrem Land war sie in der Top 12 bei American Idol dabei war, in den Top 12 und ist da unter anderem mit Kylie Minogue auf der Bühne gewesen und hat dort gesungen I Just Can't Get Out of My Head mit ihr zusammen. Ganz tolle Nummer, können wir euch ja auch nochmal in die Shownotes irgendwie setzen, kann man sich gut angucken. Sie hat bereits 2019 ihr Debütalbum Nutza 22 oder 22 herausgebracht und das ist so eine Mischung aus georgischer und englischer Sprache. Und so richtig weiß man jetzt noch nicht so ganz genau, wohin die Reise geht. Da sind wir mal gespannt, was da für ein Song auf uns zukommt. Georgien hat ja eher immer etwas sehr, sehr künstlerische Beiträge, die nicht immer sehr von Erfolg gekrönt sind. Aber da sind auch manchmal schon ganz gute Sachen dabei gewesen. Also sind wir mal gespannt, was in dieser Saison da auf uns zukommt. Ja, sind wir. Darf ich eine kurze Korrektur machen? Du hattest gesagt, in ihrem Land hat sie teilgenommen bei Idol. Es war tatsächlich American Idol, also wirklich in Amerika teilgenommen. Ah, ja, wo okay, sie auch okay. Wohl teilweise gelebt hat. Also es ist jetzt nicht so diese aufgesplitteten in jedem kleinen Land Idol-Shows, sondern wirklich schon aufsehenerregend dann in Amerika. Und da hat sie auch teilweise gelebt und jetzt lebt sie wohl in Dubai. Also ist jetzt nicht kommt jetzt nicht direkt aus Georgien her sozusagen, also sieht das schon noch als ihre Heimat an, aber ist so in der großen weiten Welt zu Hause, wie man das so immer sagt. Mal sehen, wie sich das auf ihren Sound dann auswirkt. Und dann haben wir tatsächlich, wir nehmen heute am Sonntag auf, gestern Abend am Samstag um 21 Uhr gab es eine weitere Songpräsentation, also die Liste. Jetzt sind es mittlerweile 4 Songs, die wir kennen. Raven hat für Slowenien den Song Veronica veröffentlicht. Wir haben ja bereits schon, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge auch über sie gesprochen, also Mezzosopranistin, Songwriterin, sie spielt auch Harfe und verbindet auch gerne Musik mit Pop und Oper und jetzt wurde bei YouTube ihr Song Veronica veröffentlicht. Wie finden wir den denn, Sonja? Ja, wie finden wir den? Also, wie du gesagt hast, er ist jetzt super frisch draußen. Mich hat er noch nicht so ganz bekommen, gestehe ich. Also so, wenn mir den ein paar Mal angehört und denke so, ja, sind Sachen dabei, die ich mir gut vorstellen kann, vor allem auch auf einer Bühne. Er hat so eine krasse Intensität, finde ich. Also da ist wirklich so Power und Nachdruck dahinter. Das kann ich mir gut auf einer Bühne vorstellen. Ich glaube, dann kann der für mich auch noch echt wachsen. Weil so, er ist noch nicht so ganz bei mir im Ohr drin. Ich hatte Angst, dass sie ein bisschen mehr Oper noch mit reinbringt. Deswegen bin ich da, glaube ich, erstmal auch versöhnt. Und nebenbei noch ein Fact, Bojan von Joker Out hat dran mitgeschrieben, der Sänger. Okay. Mhm. Das ist ja auch wieder Landessprache, ne? Also sie konzentrieren sich darauf, dass sie auch dieses Mal wieder sagen, ne, wir singen das so und das wird man auch so irgendwie verstehen, was wir sagen wollen. Und, ja, spannend. Ich glaube, da muss ich mich noch ein bisschen reinhören, aber mit einer gescheiten Show dazu kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, das Video ist ja jetzt erstmal mit sehr vielen fast nackten Menschen sehr mystisch, ja teilweise sehr, sehr dunkel. Und aber ich muss auch sagen, das spielt jetzt doch eher weiter oben, auch in meiner Viererliste von den ESC-Songs. Ich habe gestern so gedacht, ja, ist jetzt wahrscheinlich nicht ein Winner-Song. Dafür kennen wir ja auch einfach zu wenig Songs noch, aber das geht schon mal in die richtige Richtung. Also ich finde, das ist jetzt erstmal nichts Doofes sozusagen. Also das finde ich auch. Nettes Urteil. Dann haben wir einen weiteren Kommentar, nämlich von Franz. Der hat uns auch noch mal was hinterlassen. Hallo liebe Sonja, hallo lieber Sascha. Ihr habt uns Hausaufgaben aufgegeben, da möchte ich mich nicht lumpen lassen. Ich habe zwar schon bei Threads einen kurzen Kommentar geschickt, aber ich glaube, der war inhaltlich eher unter aller Kanone. Deswegen schieße ich noch mal hinterher. Vielleicht ist ja was dabei bei dieser Aufnahme, das ihr in eurem Podcast verwenden könnt. Ich finde die Idee, eure Zuhörer zu Wort kommen zu lassen, jedenfalls genial. Und wie oft wird das schon vorkommen? Also deswegen schieße ich nochmal hinterher. Auf alle Fälle möchte ich euch beglückwünschen zu 100 Folgen ESC Green Room. Dass es überhaupt so ein Jubiläum zu feiern gibt, zeugt von eurer Ausdauer, von eurer Hartnäckigkeit und von eurem Ehrgeiz natürlich. Ja, was finde ich denn so gut an eurem Podcast? Also zunächst mal, ihr nehmt euch wirklich Zeit. Und dadurch haben wir Zuhörerinnen und Zuhörer auch mehr davon. Und was ihr auch echt klasse macht, ihr nehmt kein Blatt vor den Mund, ihr teilt eure Meinung ganz offen mit und ihr steht zu dem, was ihr sagt. Ich meine mich an die Frage zu erinnern, wie die Zuhörer auf euren Podcast aufmerksam geworden sind. Bei mir war es so, ich habe während einem ESC, ich kann das ja leider nicht mehr benennen, ganz viele Tweets von einem Sofa-Reporter gefunden und bin dann über dessen Beschreibung auf einen Podcast aufmerksam geworden. Ich habe auf Twitter natürlich direkt abonniert und habe auch mal reingehört und ja, hier sind wir jetzt. Ich muss aber auch offen gestehen, ich kenne nicht alle 100 Folgen. Was die Entscheidung betrifft, ob ich eher Team Sonja oder Team Sascha bin, nein, da werde ich mich nicht festlegen. Ich bin Team beide. Dann noch die Frage, wie bin ich überhaupt zum Eurovision Song Contest gekommen, mal ganz abgesehen von der Fernbedienung. Ich selbst habe zwar als Teenager den ESC schon verfolgt, als Gildo Horn und Stefan Raab für uns angetreten sind und auch so manchen Vorentscheid habe ich wohl auch mal gesehen. Ich meine mich zu erinnern, den als Dieter Bohlen sogar mal einen Song beigesteuert hatte mit diesem Will My Heart Survive? Aber dann habe ich es ein paar Jahre lang verpasst, den ESC wirklich zu verfolgen. Und 2010 habe ich ihn dann wieder live gesehen, nachdem ich mitbekommen hatte, dass da wohl eine Kandidatin irgendwie Welle gemacht hat. Ja, und dann hat man es live verfolgen können, wie Lena für Deutschland gewinnt. Und ab dem Punkt hatte ich eine ganz andere Begeisterung für den ESC auf einmal. Habe im Jahr darauf auch verfolgt, wie es weiterging mit dieser Präsentation ihres Albums. Und schließlich kam dann auch der Casting-Aufruf zu Unser Star für Baku. Damals hatte ich dann die irrsinnige Schnapsidee, den Titel 15 Minutes of Fame von Thomas D. bei diesem Casting vorzutragen. Diese Nummer von seinem Album Kennzeichen D. hatte nämlich einen recht castingkritischen Text und ich fand es dann schon irgendwie skurril, dass er dann als neuer Jurypräsident an den Start gegangen ist. Also ich wollte unbedingt dann 15 Minutes of Fame vortragen. Gesagt, getan. Ich bin mit dem Bus nach Köln gefahren, habe mich ins TV-Total-Studio gestellt und ja, habe mein Bestes gegeben, aber habe da schon gemerkt, dass es wohl nicht reichen wird. Und ein paar Tage später habe ich so kalte Füße bekommen, ob diese Aktion irgendwie negativ auf mich zurückfallen könnte. Und dann habe ich die Ausstrahlung leider untersagen lassen. Heute bereue ich das ein bisschen, weil ich finde, es wäre vielleicht ein ganz guter Gag gewesen. Und mein Gott, wenn es nicht mit dem ESC geklappt hätte, dann vielleicht mit anderen Dingen, wer weiß. Also ich habe ab dem Punkt mir vorgenommen, dass ich nie wieder so einen Rückzieher machen würde. Und ein paar Jahre später habe ich dann so einen Narren an diesen ESC-Bewerbungen gefressen. Ich bin ja bei weitem nicht der Einzige. Meine Güte, es ist ja klar, es ist ja ein Riesending, der ESC, so viele Zuschauer. Auf der anderen Seite hat man es als deutscher Vertreter oder als deutsche Vertreterin wahrscheinlich gar nicht so leicht. Insofern, dass wir leider die Tabelle oft von unten anführen. Aber es ist weiterhin ein Experiment bei mir. Ich habe mich nicht entmutigen lassen von all den Absagen. Inzwischen ist es so eine Art Routine geworden und wer weiß, ob meine Hartnäckigkeit eines Tages belohnt wird. Vielleicht ist es ja in 10 Jahren soweit, wenn der NDR schon alles durchgecastet hat und ich vielleicht ein, zwei Töne mehr treffe. So, genug zu meiner Wenigkeit. Ich drücke euch die Daumen, dass der Podcast weiterhin viele Zuhörerinnen und Zuhörer findet. Auf die nächsten 100 Folgen. Bleibt bitte so erfrischend und humorvoll, wie ihr seid, aber ich glaube, das muss ich euch ja nicht extra sagen. Wir hören euch. Tschüss, viele Grüße aus Franken, beziehungsweise Servus. Ja, Servus, vielen Dank. Also sind wir mal gespannt, ob wir Franz in den nächsten Jahren irgendwo beim Vorentscheid sehen. Ja, spannend, bei uns habt ihr ihn zuerst gehört. So. Ja, genau. Ja, vielen Dank. Ja, dann kommen wir doch noch mal in, ja, ich sag mal so in so einem kleinen Schnelldurchlauf. Ich würde mal sagen, wir machen das vielleicht noch mal ein bisschen intensiver in einer der nächsten Folgen. Aber wir beugen uns noch mal über ein paar Länder. In Norwegen hat es nämlich zwei Vorrunden schon gegeben vom Melodie-Grand-Prix. Einmal am 13.01. und einmal gestern am 20.01. Das war wieder eine sehr schöne, launige Sendung. Da merkt man dann auch wieder, dass der ESC auch in Norwegen auch einen richtig schönen Stellenwert hat. Im Publikum sitzen wirklich alle Altersgruppen, alle Familien und so weiter. Und wir konnten uns da schon mal sehen. In jeder Folge sind von den, ich glaube, sechs sind das, glaube ich, jeweils drei weitergekommen. Und ja, ich würde mal sagen, wer hat dich denn da besonders überrascht in den beiden Folgen? Sag mal. Überrascht? Naja, wir sind ja große Fans vom Goth Minister. Das muss man ja einfach so sagen. Wir haben ihn ja hier schon das letzte Mal gewürdigt mit seiner Jacke, deren Nebel nicht auszuschalten war. Jetzt ist er auch so aufgedreht, nicht mit Nebeljacke, aber natürlich Kostüm und Schminke und Linsen und was weiß ich, was er da alles drauf und drin hatte. Er hat kleines Kind angegrowlt sofort und ich bin super zusammengezuckt. Also es war wirklich diese Mischung aus gruselig und unterhaltsam. Er ist auch weitergekommen, das heißt, ihn sehen wir dann auch im Finale. Das wird noch interessant. Und ich glaube, du mochtest es auch, dass er war ja in dem Einspieler einfach in Zivil zu sehen. Ja, ja, genau. Er sieht da aus wie der normalste Mensch natürlich, weil das auch ist, bevor er sich zurecht macht in sein Outfit. Und er hat halt auch erzählt, ja, eigentlich im echten Leben so halt Anwalt, ne? Ja. Okay, da steht mein Anwalt auf der Bühne und brüllt irgendwelche Kinder an, ja, super. Das fand ich bemerkenswert. Und jetzt natürlich in der zweiten Show haben wir auf Super Rob geguckt, auf unseren künstliche Intelligenz-Song-Roboter, der da irgendwie rumspringt, aber ich fand die Sängerin Erika Norwich war leider nicht gut. Also da war ja super viel schon drin, irgendwie mit so Autotune und Playback und das bisschen, was man live gehört hat, das war leider wirklich nicht überzeugend. Also weitergekommen ist sie auch mit ihrem Roboter und jetzt sehen wir auch im Finale, aber da habe ich mir noch ein bisschen mehr erwartet tatsächlich. Einfach so von der Aufmachung her, wie die da beide irgendwie in Pink rumstachseln. Und das ist ja eigentlich auch super skurril. Das waren so die Sachen, die bei mir hängen geblieben sind. Ansonsten ist es natürlich, es ist jetzt so eine, in einem kleinen Fernsehstudio eine Show. Oder diese drei Samstagsshows da, in der erstmal die Auswahl getroffen wird. Und das ist natürlich einfach, es ist einfach diese Hinführung auf die große Show im Trondheim-Spektrum dann. Und da finde ich das völlig okay, da finde ich es schön, so diese drei, das sind ja eine Art Warm-up-Shows, auch wenn halt natürlich ausgesiebt wird, aber dann einfach diese Hinführung zum großen Finale gefällt mir gut und ich gucke das einfach immer gerne, das kann man so wegsnacken am Samstagabend. Ja, das ist tatsächlich, es geht glaube ich eine Stunde, 11 Minuten oder so steht da glaube ich immer in dem Player und das finde ich ja bei so Vorentscheiden immer ganz schön, die so Vorrunden haben, dass sie sich nicht in den Vorrunden auch noch so mit halbstündigen Interviews irgendwie aufhalten, sondern richtig zack, zack, zack die Musik dann irgendwie auch spielen. Das kann man dann so im Finale so ein bisschen auswalzen. Ja, ich muss allerdings sagen, so in der ein bisschen einschränken muss ich sagen, beim Gosminister, mich hat da der Auftritt nicht so ganz so gekickt. Das fand ich ein bisschen dürftig und da könnte man dafür, dass er so mit Verkleidung und so weiter da so einen riesen Hype macht, hätte man da auf der Bühne nochmal das Ganze irgendwie nochmal ein bisschen anders aufstellen können und so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich ein Kind war oder ob das eine junge Frau war, die da dieses Kind gespielt hat. Es sollte ein Kind darstellen. Ja, ja, also ich glaube schon, die ist dann so auf ganz jung irgendwie geschminkt worden, habe ich dann gestern auch nochmal im Nachgang mir nochmal angeguckt. Mich hat sehr gefreut, dass Margret Berger weitergekommen ist, die auch mit so einem ganz perfekten Popsong irgendwie angetreten ist. Aber das war natürlich ja letztendlich so ein bisschen auch so eine Fortführung dessen, was sie da 2013 schon auf der Bühne gemacht hat. Da hätte ich mir wahrscheinlich irgendwie ein anderes Musikgenre vielleicht mal von ihr gewünscht, um auch nochmal was anderes sozusagen von ihr zu zeigen. Aber in der ersten Show muss ich sagen, am Ende sind dann da auch tatsächlich die drei auch weitergekommen, die es dann auch geschafft haben. Und gestern war es dann eben, ja gut, mit diesem Cyber-Rob oder Super-Rob irgendwie die Geschichte. Das hat sich ja auch schon so angedeutet, dass die auch ins Finale kommen. Werden wir mal gucken. Was dir ja nicht so gut gefallen hat, war ja der Country-Song von Anne Fagermo und Doug-Erik Oxwold. Das ist halt so eine, ja, so eine Country-Nummer, Nashville-mäßig so halt. Da habe ich nur gestern so gedacht, ach, das ist eigentlich auch mal ganz schön, auch mal eine normale Nummer mal so zwischen diesen, wir haben da gestern, glaube ich, auch noch mal drüber geschrieben, gerade die zweite Show war schon sehr freakig, ne? Und da mal so dazwischen zwei in schwarz gekleidete Menschen, Mann und eine Frau, mit einer Gitarre in der Hand und die so abgedunkelt dann einfach mal so ein Lied singen, ist dann auch irgendwie mal ganz schön. Und klar, mit Country kann man mich eigentlich auch immer wieder kriegen, fast immer. Und gestern hat es dann irgendwie für mich auch geklappt. Und da hat es mich eigentlich sehr gefreut, dass die dann wirklich auch weitergekommen sind und das dann irgendwie auch gut gemacht haben. Ich mag diesen Ausdruck normal nicht, aber ich weiß ganz genau, was du da meinst. Also das war ja wirklich alle irgendwie freakig und überzeichnet und so. Und dann stehen die beiden da einfach nur ruhig in schwarz da. Ich fand den Song leider ein bisschen zu schnarchig. Mich kriegt das eigentlich normal auch, diese Art von Musik. Aber ich kann sehen, warum die weitergekommen sind. Es war ja für viele, glaube ich, eine Überraschung, aber ich kann das schon sehen, warum das im Finale ist. Dann haben wir aber auch noch einen Kommentar von Lukas. Liebe Sonja, lieber Sascha, Folge 100 vom ESC Green Room. Was für eine Zahl, was für ein Meilenstein. Um das nochmal wortwörtlich zu betonen, das ist eine 1. Mit vier Nullen und einem Komma nach der zweiten Null, denn wir alle lieben doch Dezimalzahlen, oder etwa nicht? Und da das ein durchaus prestigeträchtiger Anlass ist, dachte ich mir so, nehme ich doch mal eine Sprachnachricht auf, um mich bei euch zu bedanken. Egal ob es um News, Meinungen oder Klatsch und Tratsch aus dem Eurovisionskosmos geht, auf den ESC Green Room ist seit 100 Folgen bzw. etwas über 7 Jahre immer Verlass. Egal, ob es draußen regnet, stürmet oder schneit, denn ihr strahlt sogar heller wie der Sonnenschein. Zumindest heller als der kinetischen Sonne von Turin 2022. Jan-Olaf Sand hin, Martin Österdahl her. Ihr seid geblieben und bleibt es hoffentlich noch sehr lange. Auf einen tollen ESC 2024 in Malmö und weiterhin alles Gute für euren tollen Podcast wünscht euch der Lukas aus dem schwäbischen Marbach am Neckar, irgendwo zwischen Stuttgart und Heilbronn. I love Spätzle, würde Benjamin Ingrosso jetzt sagen. Macht's nicht nur gut, sondern macht's besser. Danke, Lukas. Den kenne ich auch aus einigen Videoschalten bei Dr. Eurovision in seiner YouTube-Show und da ist er auch immer sehr, sehr meinungsstark, was die ESC-Welt irgendwie angeht. Vielen Dank für deinen Kommentar. Das hat uns herrlich, sehr gefallen. Herrlich, Dankeschön. Ja, dann gehen wir noch mal ganz kurz auf Luxemburg. Da gibt es den Vorentscheid am 27. Januar. Das ist also, bevor wir jetzt wieder auf Sendung gehen. Da sind jetzt auch schon die Songs bekannt. Ich finde erstmal die Line-Up wirklich richtig schön. Gibt's einen, es gibt einen Favoriten für dich, ne? Sag mal. Aber hallo. Natürlich gibt's einen Favoriten. Also erstmal generell zur Line-Up. Also die machen wirklich keinen Quatsch. Die haben da wirklich Qualität reingehauen. Es sind einfach... Es ist eine gute Auswahl, es sind keine Quatsch-Songs drin oder so, sondern das wird, glaube ich, eine sehr schöne Show. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe einen Favoriten und da bin ich auch schon wieder so, dass ich sage, oh, der muss einfach gut werden. Das ist Drowning in the Rain von Krieg. Und da, ich habe vorhin von Elsie Bay gesprochen, das ist der andere Elsie Bay-Song. Ah, okay. Da hat sie auch dran mitgeschrieben. Das hört man auch total raus, finde ich. Und das ist einfach so diese Ballade, die sich da noch richtig aufbaut. Also so ist, da ist natürlich so dieses Bond-Feeling schon wieder komplett drin. Und es kriegt mich einfach so. Es kriegt mich, weißt du? Mhm. Rück und Krieg, die kriegen mich beide so. Mhm. Und das ist einfach mein Ding. Ich habe das jetzt schon so oft gehört. Ich mag das Lied so gerne und ich hoffe so sehr, dass es gut wird und dass es durchkommt. Also das ist so mein Favorit gerade von allen Vorentscheiden. Und ach, da geht mir wirklich das Herz auf. Es ist so ein schöner Song. Und der muss gewinnen. Ich hoffe, du bist auf meiner Seite. Der muss gewinnen. Ich mag den auch sehr gerne. Also es gibt noch zwei, die ich auch noch ganz gut finde, von Etsam, Finally Alive. Das ist so Jackson 5-mäßig. Finde ich aber irgendwie auch ganz, ganz schön. Da bin ich mal gespannt, wie das auf der Bühne dann umgesetzt wird. Und Joel Marquez mit Believer finde ich eigentlich auch noch ganz schön. Und die anderen sind aber eigentlich auch eigentlich dieses Jahr ähnlich wie beim deutschen Vorentscheid, wo man jetzt sagen kann, okay, der liegt mir nicht so gut, aber sind alle super produziert und das ist nicht so, man hat sich schon sehr viel Mühe mit der Auswahl gegeben, dadurch, dass man ja seit so langer Zeit das erste Mal wieder dabei ist und da haben sie da wirklich dann auch schon sehr Gutes da gemacht. Der Vorentscheid ist, wie gesagt, am 27.01. Die Links zu den Livestreams findet ihr natürlich wieder auf escgreenroom.de unter dem Punkt Livestreams. Und würde ich mal sagen, wir werden uns da nochmal in der nächsten Folge darüber beugen und da werden wir nochmal ein bisschen intensiver darüber reden. Wir haben noch von Jörg den letzten Kommentar. Hallo Sascha, hallo Sonja. Ich habe etwas Leuten gehört, dass die 100. Folge bei euch ansteht. Ich wünsche euch dazu alles, alles Gute und hoffe noch auf ganz, ganz viele weitere Folgen vom ESC Greenroom Podcast, den ich immer wieder sehr, sehr gerne höre, da ihr zwei unheimlich toll zusammen harmoniert. Ganz liebe Grüße aus Halle, Westfalen, sendet euch der Jörg. Ja, vielen Dank, Jörg. Jörg werde ich demnächst auch noch wieder treffen, denn ich werde das nächste Mal ja auch über das Alessandra-Konzert in Hamburg berichten. Sie war ja die Vertreterin Norwegens 2023 und wir werden da zusammen hingehen. Das ist im Grünspan und da werde ich ein bisschen auch drüber berichten. Ja, cool, wir sind. Viel Spaß euch. Ja, vielen Dank. Wir sind ja jetzt schon fast am Ende. Ich gebe noch einen ganz kleinen Tipp. Ich war jetzt vor kurzem gerade zu Gast im Podcast von Anne-Kathrin Pache-Wilke. Die macht einen Podcast mit dem Namen Podcast Fable. Sie interviewt dort Podcasterinnen und Podcaster über ihr Projekt. Und da habe ich auch ein bisschen was erzählen können und habe natürlich auch über den Eurovision Song Contest gesprochen. Und vielleicht ist ja der eine oder andere über diesen Podcast hier zu uns gekommen. Würde ich mal sagen, herzlich willkommen. Sonja, das war unsere 100. Folge. Wir haben sie hinter uns gebracht. Wir haben es geschafft und jetzt sind wir dreistellig. Du hast es hinter dir. Ja, genau. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir dreistellig. Das ist doch irgendwie schön, oder? Ach, endlich. Und wir haben den Wunsch erfüllt. Wir sind super lange geworden heute. Ja, genau. Genau. Also insofern, du musst ja schon längst wieder arbeiten, würde ich ja, sagen. Ja, ich mache gleich woanders weiter. Du bist dann gleich noch an einem anderen Ort und bist noch jetzt im ganz anderen Genre gleich unterwegs. Und haben wir das ja zeitlich noch alles gut reingepackt, aber wir wollten natürlich auch sowohl die Jubiläumsfolge als auch das, was jetzt im Moment gerade im ESC-Land ansteht, wollten wir natürlich auch behandeln. Aber auch in 14 Tagen geht's weiter. Und dann würde ich sagen, wir machen den Sack auch mal zu. Das war wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Weitere Infos über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schreibt gern auf unserer Website unter dem Post dieser Folge und schreibt uns eine Mail an kundendienst@escgreenroom.de. Außerdem sind wir unter anderem bei Spotify und YouTube vertreten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wäre es fantastisch, wenn ihr uns Likes hinterlässt und uns dort vielleicht auch abonniert. Dann würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder und ich würde sagen, auf zu den nächsten 100 Folgen, ne? Bis dann. Jawohl. Tschüss. Tschüss.